Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Hallo. Abend. Noch nicht mal, ich habe erst 59. Wir sind heute besonders früh. Wir senden durchs Wurmloch, um zukünftige Verspätungen zu vermeiden. Heute sind wir ein bisschen früher gestartet. Wir justieren noch ein bisschen nach. Ja, herzlich willkommen am Sonntag, den 22.08., dem wunderbaren internationalen Tag der Zahnfee. Wer kennt sie nicht? Juhu. Der hat einen eigenen Tag. Das ist doch Lobbyismus der kapitalistischen Mann, Sorte. Ärzte oder was? Man Meint kennt ja ihr die schöne Tradition, ne? Mit den Kindern mal? und uns das Kissen legen. Wenn man den Kindern Zähne ausschlägt, muss man einen Dollar geben. Oder Kinder so werden schon schwer ungefähr. verarscht, ne? Das ist ganz schön gemein. Genau, ein Dollar ins Zuschlagglas oder so. Naja. Ja. Das ist ja eine richtige Harassment-Campaign, ne? Zusammen mit dem Weihnachtsmann und dem Esterhazy. Was hat die Zahnfee mit Gamergate zu tun? Wir werden es jetzt lernen. Ja, es gibt da auch einige Leute, denen nicht mal so richtig eine. Haben Sie was Ja. geändert oder so, ja? Kann das sein? Genau, Wikipedia hat den Artikel über Gamergate nach längerer Diskussion geändert. Und zwar hat es statt Gamergate Controversy, also die Gamergate Kontroverse, heißt der Artikel jetzt Gamergate the Her also in Klammern dann Harassment Campaign, also Belästigungskampagne. So kann man Ja, das natürlich machen, wenn damit ist es man. jetzt offiziell. Wir waren schon immer im Krieg mit Ungefähr. Eurasien, Sarkisien. Ja, ne, es ist schön, wenn man sozusagen die entsprechende Deutungshoheit hat Ja, die allwissende und Schwachsinn einfach irgendwie Müllhalde, festschreiben kann, praktisch, ne? ne? Jeder Arsch kann sich jetzt drauf beziehen, aber in Wikipedia steht, es ist eine Harassment-Campaign. Wikipedia ist aber keine gute Quelle, sagt der Lehrer, dann sucht man noch was anderes raus. Ja, guck mal, das kann schon keine gute Quelle sein, wenn hier steht #users falsely accused Quinn of unethical relationship with journalist Nathan Grace. Wer hat das entschieden, dass das false ist? Wikipedia? Jimmy Wales? Oder wer? Ja, steht in einem Zeitungsartikel drin, der eine authoritative Source ist. Ja, wir Das haben sind ja auch die super Wikipedia-Leser. Zeitungsartikel, die Mao Zedong loben und die Kim Jong-un zum Mittelpunkt der Welt erklären. Das sind dann chinesische und koreanische Zeitungen. Ja, das ist halt das, ne, wie werden die Quellen dafür ausgesucht? Wir haben uns ja schon öfters darüber beschwert, dass halt das ganze Gamergate-Narrativ ist einfach in die akademische Literatur für diesen ganzen Forschungszweig Hate Speech und Harassment eingegangen. Ach Als so. das Beispiel. In die Literatur ist es halt eingegangen, wie es so schön heißt. Und So eine deswegen wird es einfache uns immer weiter Nachrichten, verfolgen. einfache Nachrichtenmeldung würde ich aber nicht, wenn ich das Quelle ansehen. Da müsste schon noch, glaube ich, ein bisschen mehr sein. Eine Ja, aber du Studie weißt schon, wie oder Wikipedia funktioniert. Sobald es ja. einen Artikel gibt, in dem irgendwas drinsteht, ist das eine Quelle. Punkt. Ja, Solange der halt ja, nicht auf so den ist es auch wieder Aktualisierten nicht. Ne? erscheint. Nicht alle Quellen sind gleichwertig. Das sowieso. We Das ist Hunted the definitiv was. Mammoth ist eine bessere Quelle als Eric Kane, sozusagen. Ja. Ja, also lustigerweise bei der Taliban steht jetzt nicht dran Terrorist Organization. Ist das denn jetzt im Endeffekt so nach ein paar Jahren, dass da irgendwie Aussage gegen Aussage steht oder so? Die einen sagen, das ist im falsely und die anderen sagen nicht, das war nicht falsely oder so. Ja, Ja, aber nee, aber das ist ja das das Schöne. vertreten sie da ja nicht. Ja. Sie haben ja ihre Deutungshoheit und die benutzen sie auch. Die werden dann ganz einfach sagen, hier, guck mal, bei Wikipedia steht unzweifelhaft, dass das eine Harassment-Campaign Naja. war. Und jetzt halt die Fresse. Gut, da kann man immer noch die Diskussion anführen, die bei Wiki auch gelaufen ist, aber klar, es verblasst natürlich nach einer Zeit und so. Gina Davis, war das nicht mal eine Schauspielerin? Genau, das war eine Ja, Schauspielerin. bis Piratenbraut und Aus dann der Schwarz-Weiß-Zeit. war Das sie ist Schluss. Katzengift. Ja, und jetzt macht sie das Institut, Gina Davis Institut. Gender in Media. Wenn sie es sehen kann, kann sie es sein. DM. Und ja, bringt halt eben, wie Brad Glasgow hier schreibt, die alten Anissa Sarkeesian-Punkte wieder aufgewärmt, aber jetzt halt diese Woche von ihrem komischen Institut mit Behauptungen, dass ja da irgendwie ein Zusammenhang sein muss zwischen Gewalt und Computerspielen. Double-edged Sword, ja, das ist immer so, wenn man sich nicht mit seiner Analyse so sicher ist, ne, oder so. Und dann zählen natürlich selektiv alles Cherry-Picking von irgendwelchen Sachen, um zu sagen dann hier so, ja, da gibt es ja viel zu wenig von irgendwelchen queeren Charakteren. Ja. Und das ist natürlich ganz furchtbar. Und Frau Sarkeesian selber hat da wohl auch einen Vortrag mit der Vorstellung von dem ganzen Zeug. Also ist da auch direkt involviert in dem Kram. Also es hört einfach nicht auf. Das war bestimmt ein fettes Highlight. So. Ja, und Berichterstattung gibt es ja auch noch, die wir ja auch dabei haben. Thinking outside the man. Raus aus der Männerbox, rein in die Frauenbox. Ja, ja, das Lustige ist, dass uns gleich hier so ein Name begegnet, Mitu Kandake, der auch schon bei Gamergate des Öfteren gefallen ist. Der Witz scheint zu sein, dass hier die Strukturen weiterhin bestehen, sozusagen auf der Gegenseite und weiterhin genutzt werden. Und wenn halt jemand Neues mit Kohle reinkommt, wie Gina Davis, dann wird halt da entsprechend investiert und die Dienste angeboten. Mhm. Ja, und hier hat es halt eine Studie gegeben vom Gina Davis Institut für Genderfragen. Boah. Und sie wollten rausfinden, welche Nachricht senden Spiele aus? Über Männlichkeit. Dafür wurden die Inhalte von Spielen, Streaming-Communities und Spiele-Chats praktisch analysiert mit Hilfe von automatisierter Sprachanalyse. Beobachtet und gesinnungsgeschnüffelt wurden die. Beobachtet. Interessanterweise wurde eine Befragung durchgeführt, aber nur von Männern zwischen 10 und 26 Jahren, also Jungs und Männern. Und außerdem wurde auf die Repräsentation in Spielen geguckt, die Repräsentation von Frauen, People of Color, LGBTQ-Alphabetsuppe und Leuten mit Behinderungen, Leuten über 50 und Leuten mit großen Körpertypen. Große Körpertypen. Yeah. Das ist wirklich schon über Obelix. Marvel die eine. So. Das ist Obelix-Speech. Ne? Ja, genau. Ich bin nicht dick. Ich bin nur ein großer Körpertyp. 75% aller Charaktere waren weiß. Und 89% aller Hauptcharaktere waren weiß. Dann wird hier der Schluss gezogen, dass Spiele vielleicht besser damit umgehen, also dass das Spielen angenehmer ist, wenn weiße Menschen Gewalt ausüben. Aber es geht ja nicht darum, dass Schwarze genauso viel Gewalt in Videospielen ausüben. Ja, oder wenn weiße Davis, sondern es muss weniger Gewalt geben. Ja. Aber wenn weiße Spielfiguren tausendfach sich in den Selbstmord stürzen, das ist dann egal. Mit dem Spiel. Bei den Aufgaben. Das muss man aber manchmal häufiger versuchen. Ja. LGBTQIII+-Dingsbums-Charaktere waren nicht vorhanden. 0,3% der Studie und nur 0,1% der Studie haben Charaktere mit physischen Behinderungen praktisch dargestellt. 3,2% der Charaktere waren 50 oder älter und nur 1,5% hatten größere Körpertypen. Und dann kommt halt das übliche Ding, dann kommt Gina Davis oder wer auch immer daher, in dem Fall halt Gina Davis, und sagt, die Hyperexposure, also das übermäßige Aussetzen dieser Tropes, also dass weiße irgendwie Helden sind, etc., Männerhelden sind, ist very impactful. Ohne dass hier irgendein Grund angegeben wird oder irgendeine Studie natürlich, in der das näher beleuchtet würde oder in der ein Beweis am Ende dafür drin steckt, dass Sprachmagie oder Trope-Magie in irgendeiner Weise wirksam ist. What we expose to over and over becomes a sort of reality for us. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben einen Haufen Tom und Jerry Cartoons gesehen, aber ich glaube bis heute immer noch nicht dran, dass das Realität ist. Ist das denn Und Tom und realistischer Jerry. geworden, deiner Meinung nach? Soll sie auch sprechen oder war es vorher realistischer? Die sprechen. Bei Tom und Jerry ja mittlerweile, Okay. ja. Ja. Damit sie das sozial aushandeln können, alles vernünftig. Ja. Und sich nicht hauen. Media and games, the things we see in our popular culture, have a tremendous impact in shaping who we are. So as you can imagine, playing these games over and over or watching people play these games can have significant impact about what you think the actual way that men should be or what masculinity should look like. Ja, wer geht nicht so ran an Videospiele und sagt, ne, heute spiele ich mal Quake, da lerne ich, was ein echter Mann sein muss. Ja, ich will jetzt gleich, ich habe jetzt NHL ab und zu mal gespielt. Ja, sei vorsichtig. Was denn? Demnächst Da kippst du kommt die Wasser bei dir zu Hause Zahnfee. und schaltest die Klimaanlage auf 12. Laufe ich mit Schlittschuhen durch die 30 Wohnung oder Grad. so. Ja. Genau. Ja. Ja, wer weiß. Und Frau Davis hat 7 Kategorien herausgefunden, die sogenannte Manbox, die Männerkiste, beschreiben. Und zwar, man soll sich ganz auf sich selber verlassen, Dinge ohne die Hilfe von anderen tun. Act tough, also so tun, als wäre man hart und aggressiv. Be physically attractive effortlessly. Also man kann physisch attraktiv sein, als man ohne da Arbeit reinzustecken. Putting time and effort into your appearance is not manly. Stick to gender roles. Take risks. Be a leader. Provide for your family. No cooking or caregiving. Ja, so sind Männer. Vor Ja, und allem. das sind natürlich auch alles Dinge, die überhaupt nichts mit weiblicher Auswahl zu tun haben, ne? Also die Männer sind einfach so. Das hat Ja. nichts damit zu tun, dass sie so gemacht werden über die Zeit Die von der Männer haben sich ja Evolution. evolutionär auch überhaupt nicht darauf eingerichtet, Weibchen anzuziehen. Wieso auch? Also, Die überhaupt kommen mir von nicht. alleine zugelaufen, normalerweise, oder ist das bei euch nicht so? Also die kommen ja ständig auf der Straße und schwätzen einen Klingeln auch manchmal an. sogar. Ja. Wollen mit einem über Gott reden. Man soll heterosexuell und homophobisch sein, um in die Manbox zu passen. Also, ja. Avoid being gay. Avoid being gay. Also für die Ja, Homophobie wie hätte ich doch gerne denn? mal ein Ja, ich Beispiel dachte, oder das sowas. ist irgendwie, Das ist irgendwie auch ist es jetzt auf Quatsch. einmal eine Sache, der man ausweichen kann oder was? Avoid being gay. Na klar, es kommt doch nur von, wenn man die falschen Filme gesehen hat. Auf Oder der so. A4 Entschuldige, das ist so. kommt Ihnen Gayness entgegen. Bitte weichen Sie aus. Ja, Be genau. Und wenn du es nicht hypersexual. schaffst, dann hast du Gaynes an dir kleben oder so. Dann Be Schwachsinn. hypersexual. Man soll also sexuelle Eroberung der Intimität vorziehen und niemals Sex ablehnen. So sind wir Männer. Wir lehnen Sex niemals ab. Das lernen wir in Computerspielen. Ne? Ja. Kommt mir doch ein bisschen wie ein Klischee vor. Und Das ist use schon aggression to der solve Mario, der conflict. ist auch schon immer in jede Röhre rein. Ja, Genau. Und der war immer Genau. in der Prinzessin her, weißt du? Und halt so erfolgreicher Minengay zu sein. Bei NHL war da nichts. It's Sag a mal. me, Mario. Use aggression to solve conflicts, also immer auf die Koopas und die Schildkröten draufspringen. Sei bereit, Gewalt einzusetzen, um dir Respekt zu verschaffen. Und sei in Kontrolle, also kontrolliere deine Beziehung. So sind wir Also Männer. Ja, wir haben volle Gewalt und stärker Kontrolle. sein als ein Gegner ist doch irgendwie auch ein relativ übliches Spiel. Das man, Ja, aber ja, das ist, trifft auch die weiblichen das Charaktere schadet manchmal, den wenn man Menschen. sie auswählen kann. Und wie Frau Ja. Kandaka sagt, das, was ich an dieser Definition der Manbox liebe, ist die Art und Weise, wie es darüber spricht, wie begrenzend Das ist auch für, nicht nur für die Cis-Männer, sondern für Menschen aller Gender. Ja, also diese männliche Repräsentation schadet allen. Ja. Ist das jetzt wissenschaftlich nachgewiesen, macht ihr schon dadurch, oder wie? Ach, come on. Das ist doch patriarchal, sowas nach ja, nicht, dass das in einer behauptet. Die haben doch da reingeguckt in die Spiele und haben irgendwas gezählt und das ist doch wissenschaftlich dann, oder? We know what happens in a fictional world does have a real life impact. Ja, nein. Also. Ja, wenn man immer diese Feministenzeitungen liest, dann kommt man dann auf solche Gedanken hier zum Beispiel. Das könnte man auch so sehen. Online-Games stellen riesige Gelegenheiten für Männer und junge Männer und Jungs her, sich zu untereinander zu verbinden. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie sich so fühlen, dass sie ihre wahres Ich online zeigen können und nicht mehr diese toxischen Vorurteile und die toxische Maskulinität bedienen müssen. Nee, ich will gar nicht so, will ich auch nicht unbedingt jeden kennenlernen. Wahre, ja. Manche will man eben nur zocken, meine Güte. Und dann schließt Rokandaka mit dem üblichen Appell, doch bitte mehr von ihren Freunden einzustellen. Also es geht um Leadership, um Führung, sagt sie. Diese Dinge starten an der Spitze. Also deshalb müssen Firmen und Führer die richtigen Werte haben und sich um diese Themen Sorgen machen. Es ist am Ende ist es halt eine Frage der Werte der Führungsebene, denn dieser Führungsebene wird zugehört und die kriegt den Support und die formt die Kultur der Firma und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr ganz viele von Mitu Kandakas Freunden einstellt und Frau Sarkisian mal für. Das ist vielleicht noch ein paar andere Erwartungshaltungen zu befriedigen, ja, ist ja nicht so wichtig. Ist doch richtig, ne? Also die Leute leiden ja. Also gebt denen doch Macht, weil wenn die Macht haben, dann leiden die Leute nicht mehr. Und das heilt das Leid, komischerweise, ne? Ja, genau. Deswegen muss man denen jetzt Macht geben. Also, oder wird erst die Leute leiden? Das könnt ihr auch nicht wollen. Also. Das heißt ja auch in dem alten Sprichwort schon, geteilte Macht ist doppelte Macht. Gina Davis. Ja, und dann kommt der gute Eric Caden um die Ecke, den wir ja schon öfter weise Worte zu dem Thema haben schreiben sehen. Und sagt, nee, Gina Davis, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Mach doch lieber wieder Schausch. Ach nee, deine Karriere ist im Arsch, sowas Doofes. Aber alle paar Monate müssen wir wieder in dieses müde und schon tausendmal besprochene Thema eintauchen, wie Videospiele, Gewalt, Sexismus, Massenerschießung, Krieg, Donald Trump oder jede andere Anzahl von Gräueltaten verursachen. Also ja, normalerweise kommt es dazu, wenn eine Studie veröffentlicht wird oder eine Berühmtheit, die kein Interesse an Videospielen hat, auftaucht und mit der gewissen Minderheit darüber zu reden, wie problematisch ihr Hobby ist. 2017 habe ich genau dieselbe Schlagzeile geschrieben. Ersetze einfach Gina Davis durch Ashley Judd. Wie Judd liegt Davis in Bezug auf Videospiele falsch und ihr Rezept, Videospiele zu reparieren, ist albern und kontraproduktiv. Er verlinkt übrigens auch zu der Studie, die Frau Davis macht, direkt. Also wer da Interesse hat, kann sich da die rohen Zahlen, die Frau Davis umtreiben, nochmal anschauen. So den einen oder anderen Reparaturversuch kann ich mich aber auch erinnern, dass sie da dann doch eingegriffen wurde, beziehungsweise dieser Krise irgendwie zu Beraterin von Firmen gemacht wurde oder sowas. Eine Weile. Und er nimmt sich dann diesen Satz, von dem wir eben auch besprochen haben, also dass man durch dauernde Exposition halt diese Tropes Macht über Menschen gewinnen und dann sagt er, das ist reiner, unverfälschter Müll. Grand Theft Auto 5 ist eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten und dennoch haben wir trotz der zig Millionen verkauften Exemplare und trotz der Tatsache, dass es sich um ein gewalttätiges Spiel über Kriminelle handelt, keinen entsprechenden Anstieg gesehen bei Gewalt oder Kriminalität. Wie ich schon unzählige Male gesagt habe, haben wir tatsächlich gesehen, wie die Kriminalität zurückgegangen ist, da immer mehr Leute anfingen, Videospiele zu spielen. Selbst dort behaupte ich nicht, dass Videospiele dazu führen, dass Menschen weniger gewalttätig oder kriminell werden. Aber man kann kaum argumentieren, dass Spiele Menschen gewalttätig machen, wenn die Gewaltkriminalität Jahr für Jahr zurückgegangen ist, da die Verkäufe von Videospielen gestiegen sind. Vielleicht führt der Zugang zu relativ billigen Ablenkungen dazu, dass junge Männer weniger wahrscheinlich nach draußen gehen und sich an der guten alten Ultrabrutale beteiligen. Vielleicht könnten andere Faktoren das erklären. Wie dem auch sei, die Gewaltkriminalität ist rückläufig und Videospiele mit all diesen problematischen Eigenschaften haben an Popularität gewonnen. Offensichtlich passt etwas nicht zusammen. Und dann macht er sich halt über die Manbox lustig. Ja, es gibt Männer da draußen, die in diese Kiste passen. Ich habe sie kennengelernt, aber das fühlt sich an wie eine fast lächerlich veraltete und antiquierte Vorstellung davon, was die meisten modernen Jungen und Männer tatsächlich für männlich halten. Davis sagt, dass 4 von 5 männlichen Charakteren mindestens eine dieser Eigenschaften aufweisen, aber wo ist da überhaupt das Problem? Benutzeraggression, um Konflikte zu lösen, ist buchstäblich das Rückgrat von 90% aller Videospiele. Wenn das also einer der Punkte ist, wird er ständig zur Sprache kommen. Wie können Videospielfiguren überhaupt physisch attraktiv sein, ohne es zu versuchen, wenn sie nur Pixel sind, die von Künstlern entworfen wurden? Und wie viel tatsächlich Homophobie sehen wir heutzutage in Videospielcharakteren? Praktisch keine. Es gibt auch sehr wenig sexuelle Eroberung in Videospielen und oft sind es Spiele, die Intimität zulassen, wie Mass Effect. Puh. 7 von 10 männlichen Charakteren werden gezeigt, wie sie stereotypisch männliche Aktivitäten wie das Eingehen von Risiken ausführen, sagt Davis. Gewalttätig werden, wütend werden. Fast jeder 4. männliche Charakter drückt tatsächlich Wut aus. Oh Gott, der Schrecken. Ja, ich meine, bei den Spielen kommt es eben, also ist ja immer ein Ziel dahinter, sozusagen. Ja, natürlich. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Gewalt auszuführen, bei den meisten jedenfalls nicht. So. Und hey, wieso sollte man dann wahren Leben dann aufbauen? Ja, außerdem jetzt ist das falsch. In einer Woche oder so ist es dann wieder falsch, wenn die Männer nicht über ihre Gefühle sprechen und die nicht ausdrücken. Ist dann auch wieder falsch. Wenn sie doch nicht stark sind irgendwann und die Frauen verteidigen oder so. Ach, ist das auch wieder falsch? Alles falsch. Das ist die Hauptsache. Ja. Bin das nur ich oder ist das alles ziemlich sexistisch? Gehen Frauen jetzt nicht Risiken ein oder werden sauer? Meine Erfahrung mit Frauen muss dementsprechend einzigartig sein. Mein Favorit ist jedoch, dass 49% der Streams auf Twitch eine ableistische Sprache verwenden, weil sie das Wort crazy enthalten. Wenn ich so mutig sein darf, eine Hypothese zu riskieren, meine Vermutung ist, dass das Wort crazy ungefähr so verwendet wird. Heiliger Mist, Bruder, hast du gesehen, dass Piep, dieser Piep, Piep crazy war? Ja. Also. Kann alles bedeuten, ja. Ja, und vor allem ableistisch crazy. Wir müssen irgendwo aufhören. Wir müssen diese Leute davon abhalten, unsere ganze Sprache irgendwie unter Generalverdacht zu stellen. Sonst können wir uns irgendwann nicht mehr unterhalten. Ja. Wie der Moderator mit dem Z-Wort, das ist noch im Laufe der Sendung entschuldigt für. Verdammte Tat. Und dann kommen die Vorschläge von Gina Davis, nämlich erstelle spielbare Charaktere, die die breitere Bevölkerung widerspiegeln. Vermeiden Sie die Sexualisierung und Objektivierung weiblicher Charaktere. Ja, alle anderen Medien dürfen sexualisieren und objektivieren, nur die Videospiele dürfen das nicht. Unterrepräsentierte Streamer stärken und fördern. Ja, die Weltraumaffen zum Beispiel. Oh, wir sind aber leider ein ziemliches Wurstfest. Tut uns leid. Das kriegen sie passiert, ja. Zeigen Sie männliche und weibliche Charaktere, die zusammenarbeiten. Nein, wirklich? Echt? Und das, damit fangen wir heute an? Oder was? Wenn das in Videospielen schon spätestens was ist, das Erste, woran ich mich erinnern kann. Sophia Hapgood und Indiana Jones oder so? Keine Ahnung. Erlaube männlichen Charakteren eine ganze Reihe von Emotionen auszudrücken. Ich glaube, dass es die Spiele gibt, aber vielleicht spielt Fred Davis auch die falschen. Nehmen Sie Moderation und Berichterstattung ernst. Okay, Moderation ernst nehmen. Damit völlig in Ordnung. Das wäre vernünftig. Moderation ernst nehmen im Spiel. Besser als Humor ernst nehmen. Hm. Ja. Entwicklung eines Corporate Social Responsibility Programms. Stellen Sie Freunde von mir und Mitu Kandaka ein, bitte, damit die Geld haben. Weil dann haben und die von auch Anita. Überprüfen Sie die Spieldarstellung von Waffengewalt erneut. Überlegen Sie, wie detaillierte Waffendarstellung als Marketing für Waffenhersteller dienen kann. Angesichts der Prävalenz von Waffengewalt ist es zwingend erforderlich, dass die Glücksspielindustrie ihre eigene Beziehung zu Waffenherstellern überprüft. Weil nämlich Amerika. Die Gaming-Industrie. Willkommen in Amerika. Also, da merkst du echt mal, ja, also das hatte überhaupt keine Bewandtnis in Europa oder so. Ja, wenn ich so James Bond mit einer Glock oder so hier oder einer quatschenden Walter rumlaufen sehe, dann möchte ich auch eine haben. Ist doch klar. Möchtest du auch einen Walter haben? Und schon ist das mit dem Schwulen auch passiert. Wie ein voller Schachtenhalter. Werde kreativ. Fragt euch, wie können wir ansprechende, wettbewerbsfähige, teamorientierte Spiele ohne grundlose Gewaltanwendung entwickeln? Grundlos. Die ist nie grundlos. Das ist so wie im Kindergarten, wo sie irgendwann angefangen haben, so Spiele einzuführen, wo man entweder gemeinsam gewinnt oder gemeinsam verliert. Peng. Das waren nicht so beliebte Spiele. Ich finde diesen moralisierenden Mist im Moment einfach so anstrengend. Sie können Overwatch-Charaktere schwul oder nicht binär machen und eine Hintergrundgeschichte zu sozialer Gerechtigkeit erfinden, um ihr Spiel zu verschönern. Menschen Vogue erschießen. Aber das hält Blizzard davon nicht davon ab, ein Ort der Frauenfeindlichkeit zu sein. Ubisoft kann stolz verkünden, welche unterschiedlichen Teams ihre unterschiedlichen Spiele entwickelt haben, aber das hat das Unternehmen nicht davon abgehalten, wegzuschauen, als seine eigenen Mitarbeiter sexuelle Belästigung verübten. Kunst ist ein Spiegelbild der Welt. Es trägt selten viel dazu bei, tief verwurzelte Glaubenssysteme über Geschlechterrollen oder Männlichkeit zu beeinflussen. Vielmehr spiegelt es die Überzeugungen, Bräuche und Bräuche der Zeit wider. Sie können diese Art von Veränderungen nicht erzwingen, sie geschieht organisch. Oh Gott, wenn ich dafür Geld kriegen würde, wie oft ich das schon gesagt habe, man kann Veränderungen nicht erzwingen, sie geschieht organisch in dem Zusammenhang. Wenn sich Überzeugungen und Geschmäcker ändern, sicher kann es bis zu einem gewissen Grad beeinflusst werden, aber normalerweise geschieht das auf subtilere Art und Weise. Ja. Gina Davis, meine Damen und Herren. Das ist ja schon noch normal, ne? Und ich habe die Piratenbraut sogar eigentlich gemocht, muss ich sagen. Ich fand den Film gar nicht schlecht. Your stories are complicated. Okay. Oh ja, es geht, es hört auch gar nicht mehr auf. Queer stories are complicated and gaming needs to show that. Also queere Narrative sind kompliziert und Gaming soll das abbilden. Und den Research bezahlt der deutsche Staat und so. In der Realität, die Realität ist, dass es kompliziert und oft traumatisch ist, queer zu sein. Egal, ob sie schwul, bisexuell, lesbisch oder sonst etwas im Spektrum sind, LGBTQ-Alphabetsuppe, Menschen führen eine Existenz, die in weiten Teilen der Welt immer noch nicht akzeptiert wird. Und selbst Länder, die uns offiziell unterstützen, werden von Fanatikern besetzt, denen lieber wäre, das sei nicht der Fall. Kombiniere das mit dem Coming-out und dem Zusammenleben mit heteronormativen Freunden und Familie und du wirst es schwer haben, eine queere Person zu finden, die nicht mit irgendeiner Form von Trauma in ihrer Identität verbunden ist. Aber solche Kämpfe sind zu feiern, weil wir es geschafft haben, durch sie zu marschieren und auf der anderen Seite herauszukommen, ohne zu gefährden, wer wir sein wollen. Indem Spiele gezwungen werden, wenig mehr als Bastionen des Paradieses zu sein, die versuchen, jede unserer Launen zu erfüllen, untergräbt diese Anstrengung und stellt uns als die Schneeflocken dar, die die Anti-SJW-Menge so begierig beschuldigt. Also, ja. Uff. Und The Last of Us Part 2 und ähnliche Mainstream-Beispiele für queere Geschichten wie Life is Strange werden auch dafür kritisiert, kaum mehr als Elendspornos zu sein, in denen Menschen wie ich unvorstellbar Gewalt und Verspottungen ausgesetzt werden, nur weil sie das sind, was sie sein wollen. Ich dachte immer, das wäre irgendwie eine Ikone, The Last of Us 2. Und jetzt lerne ich, da werden Homosexuelle einfach nur Gewalt ausgesetzt, um der Gewalt willen. Ich weiß gar nicht, wie tief mag dieses Rabbit Hole noch sein. Ja, bevor ich das verstehe, muss ich noch eine Runde Depression Quest spielen. Das Leben ist angefüllt mit Momenten, die einem unangenehm sind. Und die Kunst sollte dies widerspiegeln und uns die Möglichkeit geben, uns Themen und Momenten zu stellen, die wir sonst in der Realität möglicherweise nicht kennen. Nein! Nein, nein, das mag deine Idee sein und so Spiele gibt es auch. Es ist eine kleine Nische und das hat einen Grund. Die meisten Menschen wollen eben nicht sich mit Problemen herumschlagen, die sie nicht kennen, sondern auf dem Mars rumspringen oder in die Mittelerde. Auch total widersprüchlich. Sie reden im einen davon, dass das alles abgebildet werden muss und beim anderen heißt es dann wieder, das muss aber alles dann unwirklich sein, oder wie? Und die Leute dürfen doch nicht leiden, weil sonst leiden die ja dann in Wirklichkeit. Wir dürfen keine, ja, es dürfen keine Stakes dann im Spiel irgendwie drin sein, oder was? Weil das dann Queere sind, die haben schon genug gelitten. Die müssen dann einfach nur in der Endsequenz sich nochmal küssen. Das ist auch so ein Punkt, da ist aber nicht mit Gewalt in dem Spiel. Das meinte ich auch ein bisschen mit Depression Quest, ne? Da ist auch, glaube ich, keine Gewalt im Spiel. Dann sind sie schon mal vergleichbar direkt. Also. Ja, und vor allen Dingen, also Last of Us. Wahrscheinlich, Last of Us, wenn die da, das ist doch irgendwie so ein Zombie-Kram, den sie da irgendwie haben. Und jetzt schreiben die hier oder der hier, dass die da nur leiden, weil sie queer sind. Also, ich glaube nicht. Werden die ins Geschlecht gebissen oder wieso? Das erinnert mich voll an so einen Jesus-Komplex. Irgendwie, ne? Sie haben das Kreuz zu tragen, das ist ihre Aufgabe, aber deswegen sind sie auch cool, weil sie das Kreuz tragen müssen. Aber es tut weh und ist anstrengend. Ja, eigentlich ist es doch nur so ein Trope von einem Love Interest, aber es ist dann halt gleichgeschlechtlich und ihr feiert euch, weil es den Leuten die richtigen Ideen gibt. Also. Aber doch auch wieder nicht, weil offensichtlich werden die ja hier gequält und missbraucht. Also. Wie ihr es macht, macht ihr es falsch, ist eigentlich die Aussage dieses Artikels. Das ist übrigens ein Artikel von Jade King, die hatten wir letzte Woche schon. Die entwickelt sich langsam zu dem Favorit von mir, muss ich sagen. Also wirr Forderungen stellen und nochmal ein bisschen wirr sein. Das ist so ihr Artikel. Removing content and sanitizing queer service is not the way forward, ja. Alter, kann ich irgendwann auch noch mal meine Zunge ausruhen? die Website von Hubertus Knabe, ehemaliger Leiter der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Schönhausen, der da auf unsaubere Art und Weise aus seinem Job geschmissen worden ist, weil sein Stellvertreter angeblich sexuell belästigt hat und er das gedeckt hat. Andere Leute sprechen von dem politischen Rufmord, hatten wir ja hier auch schon oft genug. Und der hat sich anlässlich des Mauerbaujubiläums, jetzt vor ein paar Tagen, 13. August, genau. 13. Was, 13.? Freitag, der 13. war es, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Ist ja das Jubiläum praktisch gewesen. Und er lässt sich halt darüber aus, dass praktisch in Berlin von der Mauer nichts mehr übrig ist und auch von dem das Gedenken halt unter den Tisch gekehrt wird, dass man vergeblich nach den Hinweisen auf kommunistische oder sozialistische Strukturen sucht, die hinter diesen Toten stehen, die hinter der Unmenschlichkeit stehen, für die Mauer gestanden hat. 140 Menschen sind da getötet worden, aber heute ist die Mauer halt, ich denke, viele Leute, die Mauer heute sehen in Berlin, diese paar Stücke, die es noch gibt, glauben, dass es ja eigentlich ganz nett war, so mit den vielen Graffitis und Ist ja jetzt auch nicht mehr bedrohlich und so. Und Berlin vermarktet das auch ein bisschen so. Zum Beispiel wurde jetzt zum Jahrestag aufgerufen, dort zu picknicken auf dem ehemaligen Todesstreifen, um irgendwie ein Zeichen zu setzen. Das ist also das, wie Berlin praktisch an diese Geschichten erinnert. Natürlich gibt es die offiziellen Gedenkakte, wo dann jedes Jahr gleichen warmen Worte gesprochen werden, aber auch wieder die Worte Kommunismus oder Sozialismus nicht in den Mund genommen werden, was ein besonderes Geschmäckle hat, wenn man daran denkt, dass das halt eine rot-rot-grüne Regierung ist. Und dass auch zum Beispiel halt das aktiv auch behindert worden ist. Zum Beispiel das Museum am Checkpoint Charlie wollte ein Mahnmal aufstellen. Damals hat die erste rot-rote Koalition das verhindert. Dann wurde an der Bernauer Straße, da ist ein großes Stück ehemaliger Todesstreifen, da hat man halt vorgeschlagen, man könnte dort halt so ein Dokumentationszentrum machen, so eine Kontrollstation wieder aufbauen, Wachturm aufbauen, damit halt eine klare Erinnerung vorhanden ist. Das hat der Kultursenator verhindert, Thomas Flierl. Das Geschmäckte daran ist, er ist ehemaliges SED-Mitglied. Ich finde, gerade bei solchen Sachen sollte man vielleicht als SED-Mitglied einfach mal die Klappe halten. Und der war nicht nur Mitglied, der war auch Funktionär. Und Ach, daher der hat auch, man. der war doch der Innensenator auch, ne? Der die Demos verboten Ja, hat. der ist ein bisschen jünger. Der war Mitglied, aber der war halt kein richtiger Funktionär. Dann hat man viele von den Vorschlägen zum Erinnern an die Mauer sind abgeblockt worden, mit dem Hinweis darauf, dass Berlin ein Gesamtkonzept Berliner Mauer habe. Was laut Hubertus Knabe zum Beispiel in einem Fall zwei Monitore in einem Bahnhof sind, die man kaum sehen kann, weil der Postkartenständer von einem Händler davor steht. Einer ist kaputt, der andere hat keinen Ton. Das ist das Gedenken von Berlin an die Toten an der Mauer. Sein ehemaliger Arbeitgeber, die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, hat zum Termin des Mauerbaujubiläums gar keine Veranstaltungen angekündigt. Also man hält da schön den Deckel drauf. Ja, und es wird auch so ein bisschen, ja, also wird dann hier genau. Ein Zeitungsinterview, wo ein Autor sagt, viele DDR-Bürger fanden die Mauer notwendig, vor allem aber war die Mehrheit der Menschen in der DDR gar nicht gegen die Mauer. Viele Bürger, das haben meine Recherchen gezeigt, haben den Mauergebau akzeptiert, einige sogar begrüßt. Sowas wird dann zum Mauerbau zum Besten gegeben. Ich weiß nicht, Ja, spitze. ob das halt die Art und Weise ist. Dass sich an dieser Art Geschichtsvergessenheit in absehbarer Zeit was ändert, ist wenig wahrscheinlich. Zu sehr dominieren radikale Stichwortgeber und ihre medialen Verstärker den öffentlichen Diskurs in Berlin. Guck mal, der Satz hätte von uns stammen können, aber wir können nicht so gute Sätze bauen. Wahrscheinlicher ist, dass das selektive Geschichtsbild weiter sich ausbreiten wird. Ein Bild, in dem die Umbenennung der Mohrenstraße als weitaus wichtiger erscheint, als dem verbluteten Maueropfer Peter Fechter einen kleinen Teil der Zimmerstraße zu widmen. Am Ende, so ist zu befürchten, bleibt von der Mauer in Berlin nicht mehr als eine vage Erinnerung. Ja, Stadt ohne Gedächtnis. Hauptsache, die ganzen Betonklötze von den Nazis stehen noch. Alter, du willst mich fertig machen. Oh, ja, wir haben letztens schon mal kurz, glaube ich, das Thema angeschnitten. Es hat eine Hausdurchsuchung beim Pen-Kollektiv gegeben. Pen-Kollektiv aufgefallen mit so tollen Sachen wie Deutschland geht klauen. Und waren von denen war auch die Stele vor dem Reichstag, oder? Mit der Asche. Oder war Nee, ich glaube, das das war wieder? Ich politische krieg die. Schönheit. Ich finde, die sollten sich klarer irgendwie distanzieren und diversifizieren, damit ich es besser unterscheiden kann. Naja, auf jeden Fall eine von den beiden anstrengenden Kunstkollektiven aus Berlin. Und dazu sagt Frau Sibylle Berg, sagt, wie schwach ist ein Staat, der Angst vor der Kunst hat, der zulässt, dass Künstlerinnen zum einen von Andersdenkenden oder sagen wir vereinfacht Faschisten auf Todeslisten genannt werden und der zum anderen Kunstveränderungen immer wieder auf die politische Agenda setzt. Wie schwach ist ein Staat, der pandemiebedingtes Verschwinden von Kunst und Kultur bedauernd in Kauf nimmt? Das waren die raunenden Fragen, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Von Andersdenken oder von Andersdenkenden oder sagen wir vereinfacht Faschisten? Ich weiß nicht, der Beuys hat irgendwie so eine Fettecke gemacht. Hast du wieder getrunken, Sibylle? Das ist ein bisschen was anderes von Kunst gewesen. Ne? Nicht so aggressiv. Vor einiger Zeit wurden die Wohnungen und Büros des KünstlerInnenkollektivs Peng vom LKA Berlin durchsucht. Türen wurden ohne Grund natürlich, ne? Man kennt es ja. Türen wurden mit mechanischer Gewalt geöffnet, Materialien beschlagnahmt. Was ist da passiert? Bla bla bla, wer ist Peng? Bla bla bla bla bla. Der aktuelle Vorfall, die Hausdurchsuchung und der Antrag vom LKA Berlin an das gemeinsame Extremismus- und Terrorabwehrzentrum, Peng, auf die Terrorliste zu setzen, wurde durch eine Arbeit ausgelöst, die sich mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands befasste. Wir haben ja letztens schon darüber gesprochen, es geht um diese Liste von Denkmälern und Straßen, die in der Sichtweise von Peng kolonialistisch sind. Und das wurde wohl auch aufgefasst als Aufforderung, dieses zu ändern, sozusagen die Denkmäler zu entsorgen oder Straßenschilder etc. pp. Eine Untersuchung des Kollektivs, die sich mit der Sinnhaftigkeit der Bundeswehr befasste, führte zur Ermittlung des militärischen Abschirmdienstes. Genauer, ihre Sticker, auf denen Bundeswehr LOL drauf stand. Kann man machen. Sehr verkürzt würde ich gerne mal die genauen Sachen zu lesen. Als die politische Vereinigung der Dritte Weg eine Karte mit geflüchteten Einrichtungen veröffentlichte und es daraufhin massive Brandanschläge gegen Einrichtungen gab, passierte nichts. Außer, dass der Verein jetzt für den Bundestag kandidiert. Die latente Bedrohung künstlerischer Freiheit zeigt, in welche Richtung ein Land sich entwickeln kann, wenn politische und künstlerische Interventionen eingedämmt werden. Ach, sonst bist du aber immer schön auf der Woken-Seite, wo jede Menge künstlerische und intellektuelle Intervention eingedämmt wird. Siehe Buchmesse zum Beispiel. Ja. Nicht, dass ich irgendwie den Antaios Verlag lese oder mag, aber jeder hat das gleiche Recht, Sibylle. Dann gäbe es nur hypothetisch den Umsturz planende faschistische Unterwanderung bei den bewaffneten Exekutivkräften. Nein, es gibt Verdacht auf irgendwelche rechten Netzwerke, aber eine wirklich den Umsturzplan, eine faschistische Unterwanderung sieht anders aus. Das hast du gesehen in Afghanistan, als die gesamte Armee einfach gesagt hat, ach, weißt du, so schlimm sehen die Taliban gar nicht aus. Das ist Unterwanderung. Wenn bei uns ein paar Hanseln sich irgendwie mit Heil Hinkel begrüßen morgens oder so, dann ist das doch keine faschistische Unterwanderung, das sind einfach doofe Menschen. RichterInnen, die rechtsnationalen Parteien angehören, könnten über Kunst und deren Verbot urteilen. In der Regierung säßen PolitikerInnen, die neoliberale Ideen wie die Privatisierung aller gesellschaftlichen Bereiche ohne jede Kritik zuließen und vorantrieben. Aber wer sollte so etwas Absurdes schon tun? Ja, also das ist ja auch schon mal wieder widersprüchlicher Krempel. Also erstmal sagen wir, die Leute sollen sich raushalten, Staat soll sich raushalten aus Kunst, was ich durchaus begrüßen würde, aber es ist dann auch wieder die Frage, irgendwelche Sponti-Aktionen davon denen sind auf jeden Fall keine Kunst. Und da brauchen die sich auch nicht drauf berufen. Ja, das halte ich auch für problematisch, wenn man alles als Kunst bezeichnen kann. Ich meine, Deutschland geht klauen. War das auch als Kunst zu erkennen für Chantalle und Kevin? Nee, ich glaube nicht. Also, da ist halt auch immer der Punkt. Ja, und vor allem, wie kommen die auf die Idee, dass sowas Terrorismus sein könnte oder so? Naja, die haben halt gesehen, wie das mit der RAF irgendwie gewesen ist. Als die Meinhof da mit ihren Leuten bei ihrem Ex-Mann da irgendwie aufs Bett uriniert haben, da haben die das auch Kunstaktion genannt. In der Villa von dem. Kunst. Also, weißt du, wenn Peng jetzt ein Buch schreiben würde, wo die darüber berichten, irgendwie, wie das mit dem Klauen und so, und eine Geschichte, wo halt die Leute alles klauen und dann teilen und so, dann wird keiner was sagen. Aber die Aufforderung, hier, mach das auch, überweist das Geld, la la la, diese Sachen, die trennen das meiner Meinung nach von Kunst, und das ist ein Aufruf zum Aktivismus und das ist nicht das Gleiche. Ja, es lebe die Kunstfreiheit. Und was auch klar ist, ne? Ja, Islamistinnen muss man gendern. Aus zwei einfachen Gründen. Es hat wohl eine kleine Diskussion gegeben, weil ZDF etwas angekündigt hat. Die Islamistinnen ziehen in immer mehr afghanische Städte ein. Wurde wohl gepostet. Und das war wohl auch eine Meldung, die beim ZDF lief. Und daraufhin gab es einigen Spott. Und hier von der Woman-Zeitschrift, das ist ein modernes Magazin für moderne Frauen, der eigenen Beschreibung nach, was an sich gar nicht mal so total abgedriftete Kommentare hat. Ich habe mir mal ein paar andere Artikel der Seite angeguckt. Aber der Artikel hier, der wird der Überschrift auf jeden Fall gerecht. Also gehen wir direkt drauf ein. Was sind denn die zwei konkreten Gründe? Grund Nummer eins, auch wenn es nicht bekannt ist, dass Frauen und Transgender-Personen bei den Taliban mitkämpfen, ist es durchaus denkbar. Frauen und Diverse machen immerhin mehr als 50% der Weltbevölkerung aus. Ja, Frauen und Transgender zusammen auf jeden Fall. Vor allem die Transgender, die machen da, die, ne, die machen den Großteil dann noch aus. Darf man dann Treiben das Ganze über Frauen, die 50%-Hürde oder so. Nee. darf man in dem Fall eigentlich Female to Male Transgender dann überhaupt noch mitzählen? Sind die dann eher Transgender oder eher Männer? Weil wenn die die Inshallah. ernst nehmen, müssten das ja Männer sein. Also, Durchaus Sehen die denkbar Taliban ist das auch eigentlich eigentlich schon. selber, frage ich mich. Does Lassen die not Frauen mitkämpfen? Ich glaube compute. nicht. Ich glaube, die lassen das einfach generell nicht zu. Allow gender. Ja, in anderen Ländern könnte das vielleicht anders sein. In Libyen oder so, ne, da macht es vielleicht mehr Sinn. Ne, da gab es ja auch Frauen, die gekämpft haben. Obwohl, nee, die waren für Gaddafi, das waren nicht Nee, Islamisten. die Frauen, die gekämpft haben, waren eigentlich fast immer auf der anderen Seite. YPG und solche Sachen. Ja, und ein weiterer Grund, warum man IslamistInnen gendern sollte, es macht sie menschlicher. Wenn wir über Terror, Schrecken und gewalttätige Menschen berichten, dann sprechen wir oft von Islamisten, Nazis oder Arschlöchern. Damit verallgemeinern wir und meinen mehr eine Ideologie als die Menschen dahinter. Interessant, hä? Durch das Gendern sind wir gezwungen, darüber nachzudenken. Ja. Das ist Das doch ist ja richtig krass. Das ist ja gruppenbezogene richtig Menschenfeindlichkeit. lustig. Billige Das fand ich auch den besten. Ausrede, Mann. Stellen Sie sich jetzt ernsthaft hin und sagen, nee, wir müssen nicht die Ideologie hassen, sondern die Menschen. Und zwar alle, auch wenn es zufällig Frauen sind. Ja. Durch das Gendern sind wir gezwungen, darüber nachzudenken, dass hinter IslamistInnen Menschen mit individuellen Geschichten stecken. Ja, Geschichten der Radikalisierung oder was meint, ne? Ja, Ja, okay. man kann doch die Leute, die im Bataclan Leute geköpft haben, einfach mal als Menschen betrachten und weniger als das komplette homizidale Arschloch, das sie sind. Ja. Ne, man kann ihnen ihre Individualität nicht absprechen. Auch wenn sie gehirngewaschen werden, teilweise auch in Afghanistan, um Selbstmörder zu werden und nicht mehr als Individuum, sondern als kollektives Wesen im Islam zu denken. Aber nein, es sind Individuen. IslamistInnen vor allem. Ne? Der Hickser ist ganz besonders wichtig. Ja, und ich meine, wir erinnern uns noch an die Geschichte mit dem toten Komödianten letztens vor 1 oder 2 Wochen, ne? Der, diesem Satiriker, den sie da erschossen haben. Vielleicht sollten wir versuchen, hinter dem den Menschen zu sehen und die anderen weiterhin als machtgeile, religiös verblendete Arschlöcher zu betrachten, Monan Schäfer. Ja, vor Genau, allem, und am besten direkt mit Nazis vergleichen, was denken diese aber Leute man muss die halt? Menschen immer, man darf sie nicht so, man muss sie halt, ne, auch, ne, als Menschen sehen. Weil sie Ja. sind keine Monster und keine Aliens, die nicht Ja. anders können, als zu töten. Sie sind Ja. Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden, Böses zu tun und anderen zu Ja. schaden. IslamistInnen als homogene und fremdgesteuerte Gruppe zu betrachten, würde ihr Tun und ihr Handeln verharmlosen. Ja, deswegen ist es wichtig, Islamisten zu gendern. Ich meine, sonst sehen die es ja auch nicht ein selber, ne? Ich meine, wenn du vor dem stehst und fragst, bist du ein Islamist innen, dann guckt er erstmal durch. Dann weiß er gar nicht, ob er dich erschießen soll. Das ist eine super Strategie. Funktioniert. Ja, so dann erschießt dann, ne? Ja, ja, so viel dazu. Frau Schäfer, wunderbarer Artikel. Auf Genderstan. Ja, hier hat einer vermeldet, dass die Deutschen in Afghanistan und so wie ich das gehört habe, wohl in auch ziemlich vielen anderen Ländern so 1-2 Millionen in Genderförderung stecken. Ich weiß nicht, Afghanistan war das glaube ich nicht, aber eben hatten sie doch auch so ein Dings, dass sie den Deutschlandfunk oder so die Feministenpropaganda abgedreht hatten im Ausland irgendwo, in Katar oder sowas. Also die geben ganz schön Gas. Ja. Und da möchte man gerne wissen, wie viel Geld da im Endeffekt wohl insgesamt mal so rumkommt. Ja, das ist jetzt, trifft eben nur Afghanistan, in dem Fall 2 Millionen Euro. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Kann man schon ein paar Leute von beschäftigen, ne? Ja, vor allem, wenn man die rechte Spalte da mal zusammenzählt und überlegt, wie in wie vielen Ländern das irgendwas fruchten wird. Ja, genau. Ach, so Scheiße, ist eine Förderung von guter Regierungsführung in Kenia. Gut, das hat Frau Giffey eingefädelt, das Ding. Oder? Das gute, gute kenianische Regierungsführungsgesetz. Ich meine halt diese Sachen hier, Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung. Absolut, da kann man gerne Geld für ausgeben, meiner Meinung nach. Aber Förderung von guter Regierungsführung, Gender Mainstreaming in Afghanistan. In Bangladesch Förderung der Gleichstellung. Und warum war das nur von 2010 bis 2012? Was haben wir die letzten 9 Jahre gemacht? Haben wir da das wollte ich auch gerade fragen. Das hat doch eigentlich die letzten 9 Jahre erst richtig in Fahrt aufgenommen. Das hatte ich gar nicht gesehen. Ey, wir haben ja jetzt 100 Millionen. Wahrscheinlich wird das mehr sein, ne? Mittlerweile glaube ich aber auch. 100 Millionen Flughafengebühr überweisen wir ja jetzt. Also ich frage mich manchmal. Jo. Wessen Regierung ist das eigentlich da bei uns? Also meine irgendwie nicht. Ich finde, 100 Millionen müssen nicht nach Afghanistan gehen, aber die kommen eh nicht da an, wo ihr das haben wollt. Also ja, keine Ahnung, was sie damit machen. Ich glaube, dass sie vor allen Dingen Mitarbeiter davon beschäftigen, die dann... Ja, die wir dann hinterher ausfliegen müssen beim nächsten Mal. Ja, genau, die dann eben im Land irgendwelche Propaganda-Veranstaltungen machen oder so. Wie sie so sind. Ja, der X-Ray fragt sich gerade noch, was ich meine, und da ist er schon direkt. Die nette Dame, Hafsa Lodi. Als eine muslimische Feministin weiß ich, was Scharia wirklich bedeutet. Und es ist nicht, was die Taliban denken. Nein, nein. Das ist ja eine Dame, die, sie ist gut studiert. Also sie ist im Endeffekt eine islamische Theologin mit universitärem Studium. Und hat auch allgemeine religiöse Geschichte studiert, glaube ich. Und hat auch ein Master's Degree in Islamic Law von der Universität in London. Also eine sehr akademische Dame, die halt die Scharia aus einem geschichtlichen und rechtlichen Kontext definiert. Und natürlich darf man nicht einfach so die Scharia aburteilen. Weil Scharia ist einer dieser schlüpfrigen Begriffe, von denen manche denken, dass islamistisches Recht sie in Stein gemeißelt hat. Allerdings können die meisten Muslime nicht beschreiben, was sie konkret bedeutet. Ich erinnere mich daran, das Wort als amerikanischer Teenager nach den 9-11-Attacks zuerst gehört haben und da nur begleitet von Bildern von Burka-bekleideten Frauen und bewaffneten Terroristen aus Afghanistan. Ja, gut, ich meine, dazu kann man nur sagen, hier beschreibt die Dame halt ihre eigenen Kindheitseindrücke und ich meine, ja gut, ich meine, in Afghanistan laufen die mit Burka rum und das ist da Teil der Kultur immer gewesen. Und ist auch unter der amerikanischen Besatzung ja nicht komplett verboten worden, wo es wirklich kulturell durchgesetzt wurde. Also okay, immer ist es nicht gewesen, es hat sich natürlich irgendwann durchgesetzt. Aber Die Dame hat halt ein sehr rosiges Bild dieser ganzen Sache, der ganzen Scharia-Angelegenheit. Ja, sie meint zum Beispiel, die Scharia ist auf jeden Fall kompatibel mit Frauenrechten. Ja, tatsächlich ist es sogar so, dass man im historischen Kontext sagen kann, dass die Scharia zu einer Frau, zu einer Zeit, wo Frauen weltweit sehr wenig Rechte hatten, Frauen mehr Rechte eingeräumt hatte als andere Rechtssysteme, vor allem da, wo die Scharia etwas laxer gehandhabt wurde. Also sie widerspricht sich quasi auch selber. Und sie beschreibt dann die ganze Geschichte, wie die Scharia sich entwickelt hat und in der islamischen Welt halt nicht nur regional, sondern überregional angewandt wurde. Und sie beschreibt halt, dass quasi vom 7. bis zum 10. Jahrhundert quasi ein interner religiöser Kampf geführt wurde. Und ab dem 10. Jahrhundert wurde die Scharia allerdings dann mehr oder weniger festgeschrieben und wird nur noch in Kleinigkeiten überhaupt adjustiert. Also sie widerspricht sich hier auch wieder selber, weil ihre These ist ja, die Scharia ist flexibel und das ist quasi eine lebende, ein lebendes Dokument und es ist absolut kompatibel mit Frauenrechten. Und Scharia würde auch in einer säkularen Gesellschaft funktionieren, was rein definitorisch ein bisschen seltsam ist. Also nochmal, die Dame ist wirklich akademisch hochgebildet, hat viele, viele akademische Grade vorzuweisen. Ich erinnere mich aber trotzdem an den Taliban, der meinte, wie die Frauen tragen das freiwillig, weil zu ihrem Schutz. Das ist auch ein Argument, was sie macht. Also es ist ein längeres, deswegen lese ich jetzt nicht unbedingt alles vor und gehe nicht auf alles ein. Aber im Endeffekt geht es ja auch darauf ein, Sharia, as we know it, was formed from certain social understandings of gender that have since evolved along with women's roles in society. Reformists argue that these primordial precepts of Sharia, which reflected a hierarchical system with male guardianship over women, cannot be transposed to modern day circumstances. But I disagree. It can be reversed. Okay, also dass sie meint, dass quasi man bestimmte Teile der Scharia auch so interpretieren kann, dass das Male Guardianship Modell, was ja beispielsweise in Saudi-Arabien sehr zementiert ist ins staatliche Handeln, dass das quasi auch mit Female Guardianship funktionieren würde. Was ich ziemlich krass finde, weil Male Guardianship ist quasi ein System, worunter meiner Meinung nach nicht nur die Frauen leiden, sondern die Männer auch. Ja, gut. Und im Endeffekt zitiert sie dann am Ende noch einen sehr moderaten Islamisten. No matter how long patriarchy has been the bulwark of human communities, it is unsustainable, untenable and un-Islamic. Und ja, ihrer Meinung nach muss halt quasi die Scharia reformiert werden. Und alle Leute sollen sich nicht darüber aufregen, dass die Taliban jetzt sagen, wir führen die Scharia ein, sondern sollen eher dafür sorgen, dass die Scharia eingeführt wird in einer moderaten Form. Wunderbar. Also das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Einige sehr seltsame weitere Formulierungen in dem Text drin, kann ich auch nochmal zur Lektüre empfehlen. Die Dame, also sie meint es, glaube ich, ganz gut, aber es hat halt immer diesen Beigeschmack, man darf bloß nichts, wenn man was gegen die Muslime sagt, dann sagt man das nur, weil man islamophob ist und dieser ganze Käse natürlich. Das habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Ja, also quasi das Argument, warum man nicht pauschal sagen kann, Scharia ist schlecht. So, aufbereitet, das Social Justice Argument. Wunderbar. Ich hoffe, das wird nicht allzu oft repliziert. Aber wahrscheinlich wird das halt auch in die üblichen Talking Points eingehen. Weil, wie gesagt, die Dame ist halt akademisch hochgebildet, bewegt sich in guten Kreisen, hat Publikationen überall und sie war noch nicht auf meinem Radar, aber. Ja gut, ich meine, ich verfolge diese Szene ehrlich gesagt auch nicht so aktiv. Der Janis, was hackt der jetzt schon Genau. wieder aus? Ja, das war Varoufakis. Hatte Was hat ihm die hier Steam-KI erzählt? einen episch schlechten Take. Er beschwert sich oder er freut sich, dass der liberale Neokon-Imperialismus jetzt ein für alle Mal besiegt ist. Und Was ist das so? ja, im Zusammenhang mit Afghanistan Ach scheinbar. so, Und okay. seine Gedanken sind bei den Frauen, mit denen er seine Solidarität ausdrückt. Das ist lieb. Und das ist im Moment alles. Und der schreibt: Hang in there, Bitte. Sisters. Hang in there, Ja, Sister. endlich ist der liberale Neokon-Imperialismus vorbei, liebe Frauen in Afghanistan. Darauf habt ihr schon lange gewartet. Jetzt geht's bergauf. Kommt der Janis um die Ecke. Na ja, Janis, Janis, was machst du nur? Ja, wahrscheinlich auch zu viel Langeweile oder so, ne? Keine Ahnung. Hat er eine Arbeit? Geld hat auf jeden Fall genug. Weiß ich nicht, ja, wirklich. Ja, und das hier ist aus WDR Fünkchen, die Mitarbeiterzeitschrift, und darin schreiben sie: Sprache bildet gesellschaftliche Strukturen ab und ist wandelbar. Amen. Als Medienhaus nehmen wir in unseren Texten Einfluss auf die Veränderungen des Sprachgebrauchs und prägen damit auch die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Vielfalt, betont der Diversity-Beirat in seinen Empfehlungen. Deshalb achten wir konsequenterweise auf eine gendergerechte und wertschätzende Sprache. Das müssen die ja, glaube ich, WDR sagen. Kommunikation. Als NachrichtenredakteurInnen ist es unser Tagesgeschäft, immer wieder bestimmte Begriffe zu hinterfragen, sagt Dagmar Schlichting, Redakteurin im WDR Newsroom, der Programmbereich Aktuelles. In den Nachrichtensendungen kommt es darauf an, präzise in der Wortwahl zu sein. Die Informationen müssen neutral und sachlich sein. Mit Sprache kann man ganz viel Bewertung hineinbringen. Bla bla bla. So wie bei IslamistInnen. Navigatoren führen Datenbank kontinuierlich mit Begriffen und Erläuterungen. Schön. Ach du Scheiße, ja. Ja, und da haben wir auch schon häufiger drüber geredet, weil deren angeblich bessere Sachen, ne? Also das kann man genauso gut umdrehen, dieses Argument, wenn sie dann auf so Ideen kommt, wie das jetzt irgendwie alles irgendwie Femizid heißen muss oder so, das verbirgt auch Dinge, die eventuell da dahinter stecken. Oder wenn sie dann da irgendwie mit irgendwelchen Insel-Leuten irgendwie ankommen, die dann wieder Menschen umbringen, ne? Wo sie dann da halt verbergen, dass das dann mehrheitlich dann doch irgendwelche Männer wieder sind, die da Opfer davon werden. Aber das passt dann da halt dann wieder besser, wird es dann halt so gemacht und so. Also dieses ganze Ding von wegen, ist es dann genauer und so. Das handhaben die so, wie es gerade nach Tagesform denen irgendwie einfällt, im Sinne von diesem Kram. Und ja, sie haben irgendwelche, das ist institutionalisiert hier, das ist wirklich institutionalisiert. Und da, das basiert hier wirklich nur auf Einfluss und sagen, wir haben hier Einfluss und wir müssen unseren Einfluss nutzen. Und sich dann wieder umdrehen und den anderen Leuten vorwerfen, dass es ja alles nur Machtgefälle und bla bla bla und das Resultat von irgendwelchen Machtsachen sind, die bösen Leute, die die Macht haben, ja irgendwie den aufzwingen. Und deswegen sollten wir unsere Macht nutzen und den Leuten das aufzwingen, was wir irgendwie meinen, was den Leuten die richtigen Ideen in den Kopf pflanzt. Und wenn dann die Frau Bassert da wieder mal sitzt bei irgendwelchen Talks und sagt, dass das darum geht, den Leuten die richtigen Ideen in den Kopf zu pflanzen, dann können sie mit allem im Kopf schütteln und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht und tralala. Und das ist doch einfach nur, die Sprache verändert sich und wir schließen uns da an. Und hier erzählen wir dann wieder, dass wir uns an die Spitze des Ganzen setzen und das alles forcieren, weil es ja notwendig ist, um den Leuten die richtigen Gedanken in den Kopf zu setzen. Und naja. Ja, auf jeden Fall ist es gegen den allgemeinen Willen, ne? Die meisten Leute wollen es ja nicht. Nicht nur hören, auch nicht. Präsenter. Ja. Ach ja. Effi Frankfurt, Vorschlag für neue Buchstabiertafel mit Städtenamen. Ja, weiß das war jemand, eigentlich. Der da gleich Einwände hat. Ja, ja, ja. Ja, ich habe Einwände. Ja, das ist an sich ein Artikel, den der Mammon auch eingereicht hat. Der war allerdings in seiner Paywall, deswegen konnte ich mir den nicht angucken. Und da habe ich mir dann einfach geguckt, was die DIN-Norm dazu sagt. Und das ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz gut zum Einblenden, während du, Mammon, vielleicht was zu deinem Artikel sagst. Ich weiß, dass da unter anderem drin stand, dass der ursprüngliche Grund dafür, dieses. Diese Buchstabierformel oder so Buchstabiertafel zu ändern, war, dass eben da jüdische Namen rausgeflogen sind, dass kein Samuel mehr genannt wird und so weiter. Ne? Nathan beispielsweise. Ja, genau. Und das also man ist, kennt glaube ich, das, richtig, also die sind generell geht es ja sowas alles, ne? B wie Bertha, I wie Ida, L wie Ludwig, R wie Richard und N, ja, N war halt mal Nathan und wurde halt irgendwann geändert in Norbert, glaube ich, oder so. Irgendwas. Nordpol. Nordpol, ja, ja, genau. Nordpol, ja, kann sein. Wäre da fast ein Stadtname, nee. Und jetzt ja, das Argument ist ja jetzt quasi, dass es von diesen Namen, die da drin sind, zu viele Männernamen gibt und zu wenig Frauennamen. Ja. Und deswegen müssen wir natürlich den Leuten helfen und das alles entgeschlechtern. Weil ja, ja, wenn die Leute, ne, wenn die Leute dann halt... Gibt es denn so viele Frauennamen, die dann auch auf A enden? Die meisten enden ja auf A. Das bedeutet ja dann wieder alles irgendwie was, was man da irgendwie verwendet angeblich dann. Das macht den Leuten halt wieder die falschen Ideen in den Kopf, ne? Anstatt dass man es einfach dabei belässt bei Sachen, die sich etabliert haben, damit die Leute auch wissen, was gemeint ist und dann nicht noch groß umdenken müssen. Aber nee, das ist natürlich alles nicht möglich. Wir müssen das ja alles verändern, weil es sind ja mehr Männernamen als Frauennamen. Davon geht natürlich die Welt unter. Die Menschen ja, leiden. Halt also ganz ehrlich, sowas macht man nicht. Sondern man muss sagen, okay, so. Wie Potsdam. Naja, okay, eben, also es wird unterschieden zwischen einer Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung, die Städtenamen hat, und einer sogenannten postalischen Buchstabiertafel, die halt diese alten Sachen hat. Ne? Wilhelm, Xantippe, Y, Zacharias, Quelle Richard, Gustav Heinrich, Bernhard Cäsar, Charlotte, David, Emil, Friedrich, Albert, das Ulrich. Überfluss, kannte ich gar nicht. Ist das deutsch, so wenn man sowas, solche Tabellen anlegt? Ich wollte mal, eigentlich kann man doch auch, kann man sich das nicht einen selber einfallen lassen oder ein bisschen variieren, ob das jetzt Peter oder Paula ist. Naja, das ist irgendwie Latte oder nicht? Das versteht doch jeder, dass P gemeint ist. Ja, ich finde den Vorschlag, dass die Leute gewohnt sind. A wie Arschloch, B wie Bitch und so weiter. Das sollte das sein, was die Leute gewohnt ja, sind. Ja, es soll wahrscheinlich auch sicher sein. Das seinen so, Zweck ja. erfüllt. Das soll ja eine Buchstabiertafel ja, ja. sein, damit die Leute das direkt aufschreiben können, was sie da buchstabiert bekommen, damit sie da keine Fehler machen. Und ja. das sollte natürlich das sein, was sich jetzt etabliert ist und nicht alle Nasen lang irgendwie geändert werden. Aber das sind doch die Diktierregeln der DIN-Norm 5009. Ja. Was heißt geändert werden? Ja, die ändern das wirklich, richtig. Aber DIN ist nicht mein Boss. Ich würde mich da nicht dran halten, ey. Aber gut. Ich kaufe ein Ü wie Umlaut O. Was? Umlaut? Wie Umlaut A. Oder was soll man da sagen? Achso. Gibt es keine Städte mit Umlauten? Kann doch gar nicht sein. Düsseldorf? Ja, ich meine, die mit Umlaut anfangen, gibt's doch. Ja. Genau, wenn wir in Zukunft ein Ü buchstabieren wollen, sagen wir einfach Düsseldorf. Finde ich gut. Also es gibt auf jeden Fall Überwasser oder sowas. Solche Städte gibt's. Oder wir benennen Düsseldorf einfach in Umlaut Ü um. Wie wär's damit? Umlaut Ü. Wir können auch einfach anfängt, das ist was anderes, in Frankfurt umbenennen. Düsseldorf. Nee, das vielleicht. Geht nicht. Stattdessen müssen wir Berlin in Klein-Frankfurt umbenennen. Wenn überhaupt. Ja, aber gut, ich meine, wir sind ja alle vertreten, ne? Düsseldorf, Hannover. Nee, Dortmund ist gar nicht vertreten. Ach, das hört jetzt langsam auf, Chris, ne? Mein Witz kann ich vertragen, aber persönliche Beleidigung, ich vergleiche mit Berlin. Ja, ne? Tut mir leid. Da ist dann mal Schluss. Ah, Städte sind aber nur ein Konstrukt, weißt du das denn nicht? Geografische Orte sind nur ein Konstrukt, das ist nur mit Machtverhältnissen hergestellt. Je nach Kontext kann natürlich Berlin auch Frankfurt sein. Nur Frankfurt ist immer Frankfurt, ne? Du musst nicht automatisch gemeint, verstehst du? Obwohl du in Frankfurt irgendwie rumhängst. Das ist jetzt, demnächst heißt das dann Berlin Doppelpunkt Frankfurt. So ein Aufwand, nur Umfang ist gerade. Oder wir können das auch, gibt doch jetzt schon, Frankfurt in Klammern Main, Frankfurt in Klammern Oder, warum nicht auch Frankfurt in Klammern Berlin? Also, das ist doch praktisch schon da. Sprache verändert sich, geh mal mit aber der Zeit. In Berlin ist doch schon Neukölln. Kann das dann auch Frankfurt sein? Ist ja, Köln und Berlin sind doch auch eher so Konkurrenten angeblich, was Kunst und so angeht. Behaupten so. Ja, ich denke mal, jeder sagt das, wie er es gerade sagen will. Und B wie Bertha sagen vielleicht noch die meisten, aber ich glaube, spätestens bei C wissen die meisten nicht, weil C wie, keine Ahnung, Cola. Oder sagen ja irgendwas, ja. ne? Ist auch normal. Ja, sag ich ja. Ne? Das ist, glaube ich, nur für Leute, die jetzt einfach lernen. Nicht. Gamma, Echo, Charlie, genau, Foxtrot. NATO-Code oder so. Ist das G wie gendergerechte Sprache. Station C. F wie Femizid. In Süddeutschland gibt es ein paar Schulen, Universitäten. G wie GEMA-Geld. Wir müssen, glaube ich, so eine Karte. Ich mache mal so eine Karte. A wie F wie Femizid mit den ganzen Themen. G wie GEMA-Geld. Das ist eine gute Sache eigentlich. B wie Weltraum. Wir machen unsere eigene ISO-Norm. Weltraumaffennorm 5009. Genau, das sind nur Buchstaben, die mehr sind. Das sind aber dann die Win. Die Weltraumwaffenindustrie-Norm. Genau, Win. Sehr gut. Nimmt langsam Form an. Nicht Rain mit A, so. Nee, Win. Weil wir immer nur gewinnen. Doch klar. Sowieso. Ja. Und Universitäten, klar, eine Empfehlung für gendergerechte Sprache, weil ja niemand möchte, dass es verpflichtend ist, weil ja alle nur wollen, dass das sich da ja das weiterentwickelt. Ja, einer wird zu irgendwas gezwungen, Christian. Genau. An den Schulen heißt also, hier heißt es auch irgendwie, das ist ja ganz freiwillig, wie das gemacht ist. Nur sollen nur die besten Empfehlungen einfach rausgegeben werden. Hier gibt es dann jetzt so ein paar Universitäten, die das gerne vereinheitlichen wollen, weil es ja so schön ist, wenn Sachen einheitlich sind. Und es geht ja nur darum, die Vielfalt abzubilden und so weiter. Aber daraus soll keine Vorschrift werden. Das wollte ich nochmal angemerkt haben. Ist das so? Da habe ich ja nichts von gelesen. Steht also, hier, glaube ich, nicht drin, dass das keine Vorschrift werden soll. Es soll schon ja einheitlich sein. Ja, genau. Aber es soll nicht vorgeschrieben sein. Wäre schon schöner, wenn Sie es machen würden, Herr Student. Ne? Ach ja, das war mir so ein Zufallsfund. Da, wo die Parteinehmer abgecheckt werden, ob sie auch unterwürfig noch sind, den Frauen gegenüber. Und die meisten sind es natürlich nicht. Ja, und ich habe es mir durchgelesen und es ist halt eben wirklich nur, also quasi die abwegigste feministische Position, die ihr euch nur vorstellen könnt, also 100% Feminismus, das ist nämlich das, was hier gleichbedeutend ist mit, wer tut was für Frauen. Also wenn ihr auf der feministischen Position seid, dann bedeutet das hier für Elle, ist es glaube ich, Elle Magazin, dass die Partei was für Frauen tut. Und ja, man freut sich dann über so Dinge wie, dass die FDP sagt, wir wollen liberalen Feminismus, was auch immer das dann bedeuten soll. Und stimmt, die haben sie gelobt, da kann ich mich auch erinnern. Ja, genau. Die AfD ist natürlich ganz furchtbar, weil die sagen ja, dass manche Sachen halt eben nicht gehen und. Ja, dass man nicht für alles eine Quote braucht und so. Zum Beispiel, genau. Und ja, das. Ja, ich dachte, das ist ein Service für die Frauen, wenn sie mal gucken möchten. Wenn sie mal gucken möchten. Ja. Das war, glaube ich, nur ein Service für Feministen. Ja, stimmt auch. Und nicht für Frauen. Das ist ja auch der Feminismus-Check und kein Frauen-Check. Hier steht, wer tut was. Achso, ja, das ist halt gleichbedeutend, sind wir auch schon in der Überschrift, ja. Ja, ja. Deckungsgleich wird das dann genannt. Ja, wer kann sich noch erinnern an Forum Soziale Inklusion, Verein in Bayern, der doch tatsächlich vom Haushalt profitieren sollte und, glaube ich, 20.000 Euro bekommen sollte, die dann aber nicht geflossen sind eben, weil das Familienministerium sich da geweigert hat und haben so eine Stellungnahme geschrieben dazu, dass es nicht geht und dass es Antifeministen wären und so. Die Taz haut ja da auch in diese Kerbe. Und die ziehen jetzt aber trotzdem vor Gericht, weil sie eben da ein paar Euro zusammengekratzt haben, womit sie sich das dann erlauben können. Die Sache läuft schon. Ich finde das gut, die sollen das ruhig machen. Und diese Diffamierung hier, ja, keine Ahnung, sollte man vielleicht an sich abtropfen lassen, weil das ist irgendwie Quatsch, ne? Ja, ich meine, also dieser eine Artikel wird jetzt, glaube ich, nicht groß treffen, weil der ist halt dieselbe Kerbe, in die ja viele jetzt geschlagen haben. Also ja, einigermaßen. Es wurde ja noch die ganze Geschichte ausgegraben mit CSU, dass das von denen käme und so weiter. Und dass da gäbe es wohl so einen, naja, ich will nicht sagen geheimen Bund der Antifeministen, aber es schien so ein bisschen durch, als wenn das. Ja, und dann haben sie hier den Camper, der sich dazu äußern darf. Und dass der natürlich ein super Experte ist, ist ja klar. Und dann haben sie jetzt zum Schluss noch diese Einschätzung bestätigt, wenn man sich die Reden Riedmeiers auf verschiedenen Männerrechtsdemos anschaut, da beklagt er etwa, dass in der Öffentlichkeit nur von alleinerziehenden Wonder Woman gesprochen werde. Väter hingegen seien ausgesperrt und ruft zum Aufstand der Väter gegen die da oben. Ja, das ist ja böse, ne? Das soll jetzt böse sein, ja. Ja, genau. Und ja, stand auch was alleinerziehende Wonder Woman, ja, das habe ich eben noch bei der Sache von eben, bei dem Ding, da hatten sie das, da war das auch so, dass da auch alles für Alleinerziehende, so Ehegatten, Splitting, Kram, Förderung, Alleinerziehende, alles egal, ob man einen Mann hat oder nicht. So, Geld muss fließen, alles prima. Ne? Das wurde bei denen da eben gerade auch so hingestellt, als wäre das halt so das Ding, was man halt haben muss, damit man in irgendeiner Art und Weise ja halt akzeptabel, quasi wählbar für Frauen ist, wo ich mir dann auch wieder so denke, also in welcher Welt leben wir, ne? Und das ist dieses Ding, wo ihr die ganze Zeit behauptet, Und hier schreiben sie hier, Soziologe Andreas Kemper sagt, Männerrechtler verbreiten die Wahrnehmung, dass in unserer Gesellschaft nicht Frauen und LGBT, sondern Männer strukturell diskriminiert werden. Also erstmal haben LGBT hier überhaupt nichts zu suchen in diesem ganzen Kram, weil das ist klar, das ist absolut nur eine Behauptung von euch, eine Schutzbehauptung, dass das irgendwas mit Feminismus zu tun hätte, dass Feminismus irgendwas für Schwule gemacht hätte, irgendjemand, irgendjemals mal, ist vollkommener Schwachsinn. Und ja, dass sie strukturell diskriminiert werden. Ja, zum Beispiel, dass man ihnen ihre Fördergelder, die ihnen bewilligt wurden, nicht auszahlen will und Ja, wenn er stattdessen einfach eine so. Flut von Verleumdung über die Leute reinbricht. Aber es hat natürlich nichts mit struktureller Diskriminierung zu tun, ne? Er sagt ja im Prinzip noch nicht mal, dass der Riedmeier das selber machen würde. Es sind nur Männerrechtler wie Riedmeier. So, das ist ja auch Ja. ganz schön dünn, ne? Ja, wie gesagt, ich so, denke mal, sowas sollte man da irgendwie geflissentlich ignorieren. Ein Verein, der soziale Inklusion heißt, was soll denn das überhaupt irgendwie? Kommt man überhaupt darauf, dass er einseitig sein sollte oder so? Klar kann das ja passieren, aber es, Ja, ja, da hat so. einfach mal vielleicht jemand von dem Verein was Falsches gesagt. Du weißt doch, wie das ist. Ja, Ne? gut. Vielleicht, es gibt nur zwei Die Geschlechter. wurde ja zitiert. Reicht. Wurde ja Nee, das zitiert Problem ist, die da. existieren und die machen nicht feministische Politik. Mit anderen Worten, sie sind nicht komplett frauenzentriert, weil das ist das, was Feminismus bedeutet. Komplett frauenzentriert. Das ist jede Frage beantworten mit, aber die Frauen. Kümmere dich um die Frauen. Das ist übrigens auch so ein Ding, was mir die Woche Wo durch den sich die Kopf Mütter ja gegangen auch ist, bei diesem beschwerten, ganzen Afghanistan-Krempel. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wie sie dann in ein paar Jahren dann wieder, wenn die ganzen Jungs da in Afghanistan irgendwelche Koranschulen da gehen müssen und da von früh bis spät gezüchtigt werden und mit Ideologie vollgepumpt werden. Und wenn da wieder irgendwelche Bundestagsabgeordnete mit Doppelnamen dann da stehen und sagen so, ja, hier, das ist ja immer schlimmer für die Frauen, die dürfen ja da gar nicht in die Schule gehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird auch wieder super. Ja, und hier haben wir alleinerziehende Väter. Das ist ein ziemlich langer Artikel. ja, habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig durchgegangen. Ich hatte Ja, mal aber ich gesehen, habe dass den durchgelesen. der Spiegel so eine Geschichte auch hatte. Und das war aber auch so ein Bezahlartikel. Und da habe ich mir gedacht, Das ich hier bringe ist das mal als Alternative mit oder so. vom Und Deutschlandfunk hier, glaube ich. genau. Und Und meistens machen die, wenn die so lange Features machen, dann sind die auch ganz okay. ja, also was ich halt bemerkenswert fand, ist, dass mehrere von diesen Leuten da quasi so beschreiben, also von den Männern da so beschreiben, dass sie irgendwie das erst spät realisiert haben, quasi. Also, dass wenn die Frauen, ich glaube, die eine hatte irgendwie psychische Probleme und hat sich dann erst irgendwie rausgezogen und dann umgebracht. Und bei einem anderen Beispiel war das so eine, die dann irgendwie gerne auswandern wollte und dann einfach gegangen ist, nach Schweden oder so. Und ja, die beschreiben halt alle irgendwie in diesem Artikel, dass sie quasi erstmal ja da so weitergemacht haben und dann erst nach einer Weile überhaupt realisiert haben, dass sie jetzt alleinerziehend sind. Also auch so was man halt sonst nicht denken würde. Und dann Also es waren Fälle, wo die oder was Frauen dann man bei wirklich Frauen halt abgehauen nicht. sind, ohne die Kinder mitzunehmen, sozusagen, ja. Ja, genau. Und das ist jetzt auch nichts irgendwie natürlich so, dass die jetzt sich das einfach ausgedacht, irgendwie selber ausgesucht hätten oder so, dass sie jetzt irgendwie sagen so, ja, ich habe mir einfach gedacht, ich brauche keine Frau oder so. Ne? Solche Beispiele gibt es da nicht. Es ist immer quasi ausgegangen von den Frauen oder von den Kindern. Ne? Also bei dem einen war es, glaube ich, auch so, dass das Kind keinen Kontakt mehr mit zu der Mutter dann wollte. Okay. Und dann, was hier auch noch hier eine Besonderheit ist, ist, dass die alle in Vollzeit berufstätig sind, die Väter. Und wie hier der Deutschlandfunk dann schreibt, haben die deshalb auch keine finanziellen Probleme. Finde ich auch geil. Das ist gut, ja. Also, ne, weil es ja sonst, bei den alleinerziehenden Müttern, die sind ja nur immer unschuldiges Opfer ihrer Umstände, ne? Also überhaupt selber eher zu nichts in der Lage, ne? Nicht selber beteiligt an irgendwelchen Entscheidungen oder so, gar nicht, ne? Sind ja nur Opfer von dem, was irgendwie das Patriarchat mit ihnen anstellt und ja, und dann halt eben hilfebedürftig natürlich. Und hier hast du jetzt die Männer, also was auch ein großer Punkt ist natürlich in der ganzen Sache ist, die Zeit fehlt, ne? Also das schreiben die halt eben auch alle irgendwie oder sagen die Bei alle, Vollzeit ist es ja auch sie haben nachvollziehbar, ne? keine Zeit, genau, sie arbeiten Ja. alle in Vollzeit und es ist alles schwer zu handhaben. Und ja, wie die Überschrift auch schon, sagt, gibt es halt jetzt nie, ne, man wird halt nicht von allen Seiten irgendwie mit einem gesagt, so, ja, du bist ja der Bauertyp, der alles hinkriegt, sondern ja, man erwartet halt, dass die Leute das natürlich dann halt leisten, so, ne, weil ja, muss ja. Jo. Ja, auf jeden Fall ist sicher eine ganz interessante Geschichte hier. Hier so zu. Kann man sich Hier auf so jeden Fall mal zugepflanzt. durchlesen, war nur relativ lang, ja. Das ist das neue Deutschland mit der Mann als Gefährder und hier wird jetzt quasi gegen die Frau Schwarzer mal wieder geschossen, weil die ja irgendwie gesagt hat, dass man aus Afghanistan nur Frauen aufnehmen sollte. Ist immer auch ein komischer Vorschlag, oder? Ja, das ist ein komischer Vorschlag. Was ich hier vor allem bemerkenswert fand, war deren Definition von links, wo sie hier irgendwie schreiben, wo war das? Ja, sie schreiben hier irgendwie, dass Linke ja auf der Seite von jeder so wie er möchte oder so sein, angeblich. Und also, wenn das die Definition ist, dann sind sie aber wirklich sich überhaupt nicht mehr Sie überhaupt nicht mehr schreiben auch in treu. arabisch aussehen, Ja, kann kommen. aber du darfst nicht vergessen, dass die Frau Schwarzer halt auch eine ganz andere Generation von Linke ist einfach. Und damals war das vielleicht doch noch eher so. Ich rede Und jetzt auch nicht von der heute. Schwarzer, ich rede vom Neuen Deutschland und diesen ganzen Heinis. Also ich meine, Naja, was denken sich denn die die. Afghanen, wenn wir jetzt plötzlich nur noch Frauen drüber holen? So, dann ja, denken sie dasselbe wie unsere Männer dann in 2015, sodass sie keine mehr abkriegen oder dass die Frauenlage eng wird oder so. Keine Ahnung, ne? Ich meine, das ist auch ein Punkt. Und außerdem Ja, und sind ja in der Regel an auch nicht anderen Stellen gefährdet, sind ne? die ja, jetzt Gefährdet sind beschweren sie sie doch sich ja jetzt. darüber, dass die Schwarze ein Menschenbild hat, wo Frauen als schützenswerter gelten als Männer als und Männer als potenzielle Gewalttäter. Ja, das, Ja, ausgerechnet in Neudeutschland. willkommen in eurem Bild sowieso. Das ist ja, eure Standardantwort, wenn Es man. wurde eher eine Ausnahmemeinung im Neuen Deutschland, glaube ich auch. Na, aber Also, jetzt ist das hier natürlich schlimm, weil das sind ja Menschen, die ein bisschen dunklere Haut haben als Westeuropäer. Und deswegen ist es natürlich dann gemein, ne, und rassistisch. Ansonsten ist es natürlich vollkommen richtig und wichtig. Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ja, ich das war würde auf jeden hier Fall dann ein auch Hammersatz irgendwie von in dem dem. Frauen per se als Opfer gesehen werden, hier in patriarchalischen Verhältnissen, bla bla bla. Ja, wenn sie keine Opfer sind, dann braucht man sie auch irgendwie nicht nach Deutschland holen, ne? Muss schon irgendwie was auch sein, oder nicht? Man, die sie jetzt holen, noch, die daherkommen, die sind ja irgendwie wohl so Helfer gewesen oder so, ne? Das heißt, denen droht ja irgendwie unter Umständen auch was mit der Familie. Das ist ja dann auch ein Unterschied. Also ich habe eher das Gefühl, dass das eine Provokation von der Schwarzer ist und dass das ND hier schon aus dem falschen Winkel daran geht. Also ist es Nee, ich ja. habe das Gefühl, das ist der Standardansicht, die die Frau halt eben hat. Also, die hat ja schon früher Die viel weiß aber schlimmere doch Sachen auch, dass das losgelassen. unrealistisch Das, ist. die ist doch Also, dass wir eine keine von. Frauen aus Afghanistan ausfliegen werden, weil halt einfach. Die Schwarzer gehört zu diesen politischen Lesbianismus-Strömungen dazu, von der zweiten Welle. Das ist ja auch dieses Ding, wo die Leute alle meinen, dass die Feministen ja nur heutzutage irgendwie männerfeindlich wären. Nee, also diese zweite Welle-Leute, die waren überhaupt die Allerschlimmsten mit der Dorkin und diesen ganzen Leuten. Und die Die wollten Schwarzer noch so gehört eine da auch feministische dazu. Insel aufmachen irgendwo oder sowas, ne? Oder eine Lesbeninsel oder sowas machen. Ja, Auf das war Lesbos. diese. Nee, Weiß das war die vom Guardian hier, die. Ich habe schon ja, vergessen, wie sie ich habe heißt. schon Aber die so von eine Italienerin Guardian. gehört, ja. Valenti? Die wollten es, glaube ich, irgendwie in Nee, die Australien oder sowas andere. machen, ne? Die Lesbe Aber vom Guardian. es hat nicht geklappt. Ich glaube, es gab organisatorische Schwierigkeiten. Die wollte aber die Männer auf die Insel schicken, zum So. Ausleihen. Meine ich was anderes auch. Egal. Ja, ich weiß nicht, was Ja, die war. Ich weiß Argumentation nicht vom mehr. Neuen Deutschland ist schon ein bisschen speziell auf jeden Fall. Ja, Auch hier weil normalerweise sieht das ja keinen, das stimmt ja. diese Spitze hier, die du gerade jetzt weggescrollt hast, wo sie ihre Namensvetterin, AfD-Namensvetterin Alice Weidel hätte wohl kaum drastischer Panik und Hass schüren können. Was? Schön, Ja, oder? jetzt ist Man kann es Panik und platschen Hass. hören, wenn das Ja, ich Blut dem meine, Gift in den Brunnen fällt. also wenn, also da stand auch irgendwie was, wie gesagt, von den arabisch aussehenden Männern, als wenn aus Afghanistan irgendwie Leute kommen, die nicht so aussehen würden. Man ruhig ja auch Araber zu sagen oder so. Ja, auf jeden Fall, wenn die so Sachen schreiben wie schwarzer, selbsternannte Islamexpertin, vor allem weiß über muslimische Männer Bescheid. Ja, ihr wisst ja auch immer über Männer Bescheid, was die wollen und ja, warum ja, genau. Und weshalb und so. Und wir machen immer Beobachtungsstudien, ne, befragen. Wisst ihr ja auch immer alle, wie durchtrieben und schlimm die alle sind. Also. Ja. Ja. Ich meine, wie viele sollen denn da jetzt kommen? Wovor hat denn die Alice da Angst? Lohnt sich das überhaupt sozusagen? Das zu ja, und apropos afghanische Männer, das hier ist der frühere Kommunikationsexperte, irgendwie Kommunikationsminister, der mit einem chinesischen Satelliten gerne den Afghanen irgendwo in der Wüste ein Handyempfang verschaffen wollte. Und ja, der fährt jetzt in Leipzig Lieferando. Hat hier ein Journalist von der Zeit ja, ermittelt. Was er tut für sein Geld, ne? Mhm. Ja, alles schlecht ausgebildet, alle unterprivilegiert und faul, ne? Klar, sich man ja. Das ist eben auch Quatsch, ne? Interessant auf jeden Fall. Kommunikationsminister ist bestimmt auch ein interessanter Job. Was macht man da bloß? So, kommen wir zu einer Leseempfehlung. Telefon und so halt eben, ne? Internetkram, dass ja, ich das richtig verstanden habe. Also jetzt nicht im Sinne von Telefonate Reden annehmen. Schwingen nee, oder so, das jetzt nicht, ne. Hier haben wir eine Leseempfehlung von mir, ein langer Artikel von Herrn Fischer, weil anlässlich der Ablehnung der Revision von drei Angeklagten im NSU-Verfahren die Revisionen sind verworfen worden von den Zuständigen und ihre Verurteilungen sind damit rechtskräftig. Unter anderem geht es da natürlich um die Frau Zschäpe. Und er rollt das Ganze nochmal ganz gut auf, wie es halt zu diesem Punkt gekommen ist, warum diese Anträge auf Revision abgelehnt worden sind und mit welchen Begründungen. Zum Beispiel geht er darauf ein, dass bei der Frau Zschäpe ein Drittel der Begründung dem Umstand gewidmet sind, dass das Gericht sie halt nicht als nur eine Komplizin im Sinne von, sie war ja dann zu Hause, wenn diese beiden Uwes losgegangen sind und gemordet haben. Also, dass sie sich darüber nicht rausreden kann, sondern dass es sozusagen sich um arbeitsteiligen Terror gehandelt hat. Sie hat vielleicht nicht mitgeschossen, aber sie hat mitgeplant, sie hat das auch unterstützt und das war auch in ihrem ideologischen Interesse. Und deswegen wird unter anderem auch dieser Antrag auf Revision von der Frau Zschäpe verworfen. Er geht dann auch nochmal drauf ein, auf dieses, ah ja, und nach 15 Jahren ist sie wieder raus, was jetzt an ihrem Stammtisch dann gesagt wird. Er sagt, das sieht eher nicht so aus. Die durchschnittliche Verweildauer von Mördern ist 20 Jahre erstmal sowieso. Und zweitens muss da ja auch ein Antrag gestellt werden auf eine vorzeitige Entlassung. Und da wird halt dann auch immer die Tat nochmal mit einbezogen. Ist ein langer Artikel mit einigen interessanten Details. So am Ende wird dann auch nochmal so ein bisschen halt der Rechtsruck, und den ich nicht so ganz spüre, aber der Herr Fischer offensichtlich schon. Die Formeln und Floskeln der Trauer, der Empörung, des Vorwurfs waren das unsere eigenen. Haben die NSU-Mörder uns bedroht? Haben sie sich gefürchtet, lieber Leser? Nur mal so gefragt. Man muss nicht in Schuldgefühl versinken, weil man nicht das angeblich vorgeschriebene Maß von sogenannter Empathie verspürt. Aber man muss sich darüber Rechenschaft ablegen. Der NSU war eine Bande von Mördern, die sich gegen die grundlegenden Prinzipien der Verfassung verschworen hatten. Die seltsame, schweigende Leere, die der Prozess jenseits der Home-Stories und Empörungsrecherchen in der Gesellschaft hinterlassen hat, dieser ungründige, untergründige, mäkelige Überdruss am Thema, diese Häme über die Dummdreistigkeit von Nebenklägervertretern. Wie viel Zufall war das? Wie viel Abwehr? Wie viel Aggression? Gibt es jemanden, der sich dafür schämt? Das scheint mir wichtig. Die konkreten Angeklagten sind es eher nicht. Sie müssen mit ihrer Schuld leben und werden im Grau vergessen. Ja, wie gesagt, gute Zusammenfassung des Themas, wie immer beim Herrn Fischer, lesenswert geschrieben. Ja, interessant, aber auch mit dem, dass sie überhaupt eine Revision versucht haben. Wusste ich gar nicht von. Ja, hier hat sich Korrektiv versucht an dieser Anti-Grünen-Kampagne. Da war wohl ein Dings, was ihnen nicht passte, das mit den Windrädern, dass da angeblich Vögel sterben oder so. Und dann haben sie sich die Studie rausgesucht. Und das ist wohl bei der Studie so gewesen, dass sie eigentlich nur für irgendwie eine norddeutsche Tiefebene oder sowas dann eine Messung gemacht haben. Und die Plakatekleber haben das einfach hochgerechnet auf Deutschland oder so. Haben das eben dann auf ihrer Website veröffentlicht. Und hier die Korrektiv haben dann irgendwie jemand anders gefragt, nämlich so eine Stelle, die eben diese Meldung, solche Meldungen sammelt von irgendwelchen getöteten Vögeln oder so. Aber das ist ja nicht weniger ungenau, weil ich immer davon ausgehe, dass auch nicht jeder so ein Vogel meldet, genau, findet, ne? Weiß ich nicht genau, ob es das irgendwie zwingend ist oder so. Aber da wird dann eben gesagt, das eine ist ungenau, das andere ist auch ungenau und das macht das irgendwie dann auch nicht besser. Also, so richtig schlimm scheint es nicht zu sein für die Natur mit den Windrädern. Hätte mich jetzt auch bewundert. Aber eine völlige Entwarnung konnten sie auch nicht schreiben. Ja, nur weil halt in einem Naturschutzgebiet besonders viele Vögel sterben, kann man das natürlich nicht auf ganz Deutschland hochrechnen und sagen, zum Beispiel. Okay. Ja, genau. Und vielleicht sind die Vögel. Aber es ist halt, das ist halt das Problem bei diesem Thema, ja. Es ist halt, es gibt halt Probleme. Die Probleme sind nicht so massiv, aber selbst über die kleinen Probleme kann man nicht sprechen und es wird halt direkt mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder mit Windrädern Spatzen geschreddert, was auch immer. Ja, das ist aber doch typisch für das momentane Klima und die Polarisierung. Und dabei fallen andere Sachen unter den Tisch, wie die unglaubliche Flächenversiegelung, die so ein Windrad verursacht im Endeffekt. Ja. Dass man alles abholzen muss, um eins in den Wald zu stellen auf eine Lichtung und so. Ja, ich reite ja gerne auf dem Thema rum, was Windräder angeht, was ist mit den Recyclingkosten und den Rückbaukosten. Auch völlig richtig. Aber ja. Das hat in diesem Land Tradition, dass wir uns über Recycling und Rückbaukosten von Energieerzeugung erst Gedanken machen, wenn es Zeit ist, die Energiekonzerne zu bezahlen. Wir machen du meinst, wie bei den Atomkraftwerken zahlt das einfach der Bund? Wir machen einfach, Fließjacken da draus. So wie aus den Plastikflaschen. Das muss doch irgendwie gehen, wenn wir es klein genug häckseln. Oder wie wär's mit Wahlplakaten? Die kleben wir da dran. Also was du gerade sagst mit den Kleinhäckseln, es ist ja tatsächlich so, ich hatte die Problematik mal beschrieben, diese riesigen Windräder, je nachdem aus was für Material die sind, sind die Transportkosten einfach so groß, dass man halt mit schwerem Gerät auffährt und die tatsächlich vor Ort kleinhäckselt. Fiberglas oder Glasfaser, GFK oder fürs so. Recycling. Also die kannst du nicht einfach abbauen und woanders, die musst du quasi vor Ort komplett zurückbauen und zerstören in kleinste Teile. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ja, und weil dieser Wahlkampf ja so schlimm ist gegen die Grünen, haben die Grünen sich dann gewehrt und ist das Tagesspiegel, glaube ich, springt ihn da zur Seite und sagt, das wäre ganz toll und schlau und so. Und schreiben dann eben, das wäre so die Möglichkeit, sich dagegen gegen sowas zu wehren. Nämlich machen die Grünen jetzt wohl auch eine Kampagne gegen die CDU oder so, wie ich es richtig verstanden habe. Also dieses Ding ist von Extinction Rebellion, schreiben sie hier. Ja gut, da haben sie auch jemanden gefunden, der das für sie macht, ne? Damit es nicht als Wahlsponsoring gilt oder so. Keine Ahnung. Also, tja, keine Ahnung. Ja, also bei mir hier in Hannover ist ja auch Kommunalwahl und da habe ich jetzt leider kein Foto, aber es gibt von die Partei irgendwelche ja, Sachen, die Satire irgendwie sein sollen, zum Beispiel, also sie haben sich da eigentlich auf die FDP eingeschossen, zumindest habe ich noch nichts anderes gesehen und da, oder nicht, ich glaube gegen Volt haben sie auch so ein Satire-Ding gemacht, irgendwas mit wegen, die schreiben irgendwie dies, das, jenes, wie in Mailand oder so und die haben dann irgendwie ertrinken oder schwimmen lernen wie im Mittelmeer oder irgendwie so. Und bei der FDP haben sie irgendwie so ein Plakat, was irgendwie impliziert, dass man das ganz prima findet, wenn Leute obdachlos werden, weil man ja Geld verdienen will mit Vermietung und so. Absolut widerwärtig. richtig bescheuert. Also, und auch der Satire-Charakter eigentlich nicht erkennbar, weil die ja, wenn man sie fragen würde, ob das so ist, sie wollen das ja quasi auch als Tatsache damit dahinstellen, ne, dass man da irgendwie ja, das im Endeffekt haben möchte, dass die Leute auf der Straße landen Also und der Schmutz dann fliegt nur im noch mal. Prinzip von allen zu allen oder so, ne? In alle Richtungen oder so. Nochmal, um das klar zu machen, ne, dass diese FDP Hannover mit einer gewissen Mareile, die sich alle Mühe gibt, bei irgendwelchen Progressiven da irgendwie Anschluss zu finden, sich gut zu stellen und wo man sich nicht dazu durchringen konnte, irgendwas gegen den Gendersprachenkram, der in Hannover seinen Anfang genommen hat, in der Verwaltung. Wir waren ja die Ersten mit dem mittlerweile ja über eine Rathausaffäre gestolperten Bürgermeister von der SPD und dann gab es Neuwahlen und jetzt ist es ja ein grüner Bürgermeister, der den ganzen Kram natürlich auch nur immer weiter auf die Spitze treibt und dann war es ja auch so, dass die FDP im Rat eine Zusammenarbeit hatte, eigentlich so eine Ampel gab es da, zwar keine Koalition, weil das war jetzt nur so eine lose Zusammenarbeit, hatten sie sich dazu entschlossen, eventuell da auch mal auszuscheren. Und die wurde im Endeffekt von den Grünen auch beendet, weil die jetzt so toll sind, dass sie niemanden mehr brauchen und so. Und auch da, ne, also ja, ganz furchtbare FDP Hannover, mit die nur wollen, dass die Leute draußen schlafen. Unglaublich, ey. Ja, der Also, Tagesspiegel tut auf jeden Fall so, als wenn das nämlich ganz besonders verwerflich wäre, wenn man jetzt wenn man mal, es gegen die Grünen macht, ja. ne, überhaupt, wenn man irgendwie so eine Art von Wahlkampf führt oder so. Aber da muss man ja sagen, dass das schon noch erfolgreich war. Der Nicole hatte das doch auch mit den Linken, wie wir das mit den roten Socken oder so, ne? Genau. Rote Sockenkampagne gemacht gegen die Linken. Und das hat alles so, ja, nicht immer so funktioniert. Kann man ja gar nicht sagen, dass es nicht geht. Soll sich mal ein bisschen dickeres Fell angewöhnen oder wachsen lassen. Ja, aber ich meine, den Kram, den sie da mit den Grünen geschrieben haben, diese Ja. 3 Punkte, Das ist ja jetzt Kinderkram. nicht so unbedingt verkehrt, ne? Also auf jeden Ja, sind ja Fall viel mehrere, mehr ne? Wahrheit dran, als dass die FDP irgendwie will, dass die Leute draußen schlafen. Okay. Aber korrektiv hat gesagt, das mit den Windrädern sind aber nicht. Ja, gut, das ist eine andere Sache. Das ist irgendein Facebook-Posting von denen. Das mag ja auch gut sein, dass das nicht Ja, das haben stimmt. sie da. Nee, das war auch auf den Plakaten Das drauf. stand Ja, auch auf ich den meine, da habe ich aber auch Plakaten. noch so wieder Es die. gab ganz verschiedene Plakate Okay, mit ich kann ja jeweils nur so 3 eine verschiedenen Sichtweise falsch finden. hochgerechnet oder so. Ja, aber was rechnen die anderen denn alles so Sicher? falsch hoch? Ja. Dachte ich mal Also ich habe so. mal nur Bilder von diesen 3-Punkt-Dingern gesehen. Aber Ja, aber da stehen verschiedene Sprüche dahinter. Ja, es Hinter sind den immer drei mehrere Punkten. Das, die sehen immer Dreierkombinationen. Immer gleich eine aus, unterschiedliche aber es Dreierkombination. stehen immer verschiedene Wörter drin. Okay, da habe ich immer nur das gleiche Bild Unter gesehen anderem halt auch wahrscheinlich. irgendwie So. Millionen tote Vögel oder irgend sowas. Haben Sie sich gedacht, in Hannover Das zieht ist ja immer das auch, eine? das ist die Frage, die ich mir bei der ganzen Sache stelle. Wo ist diese Werbung überhaupt überall erschienen? Die ist ja nicht wie Wahlplakate aufgehangen worden, sondern ist ja auf vermieteten Werbeflächen plakatiert worden. Und da Deutschlandweit, wäre jetzt soweit die ich das Reaktion verstanden von habe. diesen Jo, richtig. plakativen Firmen Wirkt auf den interessant. Werbeplakaten, ja. Das sind Plakate von der Firma Ströer gewesen, die halt den Großteil der öffentlichen Werbung in Deutschland. Sind die da in Kritik geraten wegen? Natürlich. Ja klar, Oh. die sollten das halt nicht machen und bla bla bla. Aber die sagen auch, das kann man, also geht nicht. Wir können nicht irgendwie Ja, das und eine Ströer ablehnen macht und das ja auch andere. T-Online, ne, die Webseite, die Nachrichtenwebseite, und die sind ja auch progressiv bis zum Abwinken. Die nehmen halt die Kohle an, würde ich sagen. Das, ja. Immerhin. Ja, wenn eine Firma was ändern will, dann entweder konzentrieren sie sich auf ihr Kerngeschäft oder sie diversifizieren. IKEA diversifiziert zurzeit und möchte sich auf verschiedene Märkte ausbreiten. Und einer davon ist eben der Strommarkt. Und weil sie ja eben ihrem Ruf auch gerecht werden möchten, wollen sie da hauptsächlich erneuerbaren Strom oder erneuerten, wie auch immer man das nennt, weiterverkaufen. Ja, ein Konzern entwickelt sich, ne? Es wird schon gefragt, wie der Strom heißt. Der Strom heißt Strömer. Ja. Wie geil, ich habe gerade als Kommentar auf das Ding im Chat geschrieben, Strömer. Ström. Strömer Also wie ich bin gar Ömer. nicht so weit, ich bin gar nicht so Nicht weit so von weit der weg, Realität ja. weg gewesen. Strömer wie Ömer, ne? Ja, immer Strömer. Oh Mann. Ja. Das ist wahrscheinlich nur so ein Alter. Ja, gut, ist ja LiebhaberInnen. Schließt du noch an oder exekutierst du schon? Dreimal. Ah, haben die auch dann den elektrischen Stuhl bald? Den Strömerstuhl. Aus Holz, ja. Lasse Strömer. Markus Strömer. Ja, die Tagesschau berichtet, dass der Ausbau von den Windparks offshore nahezu stillsteht. Speziell eben der deutsche Ausbau, komischerweise. Beziehungsweise die Deutschen haben das eben so, ja, haben sich so politisch verhakt mit der Zeit, dass da irgendwie die dass da nichts mehr vorwärts ging. Und dann sind jetzt auch Firmen mal drauf gegangen, Know-how ist abgezogen, irgendwelche, ne, Mitarbeiter, die wichtige Sachen wussten und so weiter, sind zu den anderen Firmen dann ins Ausland gegangen oder so. Die Engländer bauen Windräder offshore und die Taiwanesen und was haben sie noch alle geschrieben, wo die überall hingehen. Nur die Deutschen leider zurzeit nicht. Weil dann irgendwie keine Nachfrage kommt. So. Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, weil sie ja hier auch schreiben, dass das angeblich unsere Idee gewesen sein soll. Also eine deutsche Idee mit den Offshore-Parks generell. Ist es ja, glaube ich, auch. Ja, würde ich schon auch so sehen. Mhm. Ja, gut, das kann gut sein, aber also nehmen wir es mal an. Und ja, also irgendwie, ja, also ich fand's, ich habe es immer noch nicht verstanden auch. Ich habe es mir zweimal durchgelesen, aber die Sachen, die du da gerade sagst, irgendwie mit Ausbau und Politik oder so, ich habe es aber nicht genau verstanden, ja, woran es jetzt geht. Wirklich genau, haben Sie das nicht erklärt? Das ja, also es ist irgendwie, es ist irgendwie ja, falsch und die gehen alle pleite und aber eigentlich boomt es und ja, weiß ich nicht. Also es kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Ja, vielleicht hat es vielleicht doch was mit der Einnahmeproblematik zu tun, die ich auch schon mal erwähnt hatte, dass man mit solchen Sachen dann nicht so gut verdienen kann. Und dann das auch nicht so viele gerne machen wollen. Andererseits, für England machen sie es ja, ne? In England sind sie ja aktiv und in Taiwan und so weiter. Kann nur besser werden. Ja, Taliban. Ja, es kann nur besser werden. Ja, kommen wir jetzt mal zu Afghanistan im ernsteren Sinne. Wir hatten es ja vorhin in einem etwas leichtfertigen Sinne. Ja, seit letzter Sendung haben sich die Ereignisse ja nicht überschlagen. Also ich habe es ja angekündigt, es war relativ klar, was passiert. alle Leute haben gesagt, sie sind überrascht, dass es passiert ist, obwohl seit 3 Jahren Verhandlungen in Doha geführt werden mit den Taliban, wie halt die ganzen Übergangslösungen sind. Unter Donald Trump war die Verabredung, dass die Amerikaner im Mai rausgehen und Joe Biden hat die ganze Sache dann halt verlängert, dass alle Leute vor Ort gedacht haben, okay, jetzt wurde es verlängert. Das heißt, es wird wahrscheinlich so eine Sache werden, das wird immer wieder verlängert und verlängert und verlängert und dauert halt alles noch ganz lange. Allerdings, die Fakten waren an sich schon geschaffen, dass im Mai die Regierung mehr oder weniger das, was von der Regierung noch übrig ist, mit den mit den Landesteilen, die eh schon unter Taliban-Kontrolle zum damaligen Zeitpunkt waren, dass die halt auch schon gucken müssen, wie müssen wir unseren Staat jetzt irgendwie weiterführen. Jetzt ist die Situation nur dahingehend verändert, dass die Taliban halt die ganze Regierungsapparat übernommen haben, aber die Pläne gehen weiter und die Pläne waren damals schon so, ne, ich habe ja schon über die Verhandlungen mit den Chinesen geredet und der Punkt ist der, dass die ja nicht nur mit den Chinesen aus politische Bindung haben, sondern beispielsweise auch mit Turkmenistan. Und hier geht es im Endeffekt um die TAPI-Pipeline. Wir kennen das ja, Pipeline-Politik spielen geopolitisch immer eine sehr große Rolle. Und hier geht es im Endeffekt um einerseits darum, dass Turkmenistan Erdgas bis nach Europa quasi liefern kann, theoretisch durch Afghanistan durch. Das wird auch eine lustige Diskussion geben, wenn diese Pipeline angefangen, also wenn die wenn das mal ein bisschen aktueller wird, wie dann die deutschen Politiker dazu stehen. Wir erinnern uns ja an die Nord Stream 2 Pipeline, wo jetzt gerade in den derzeitigen Tagen und Wochen die letzten Kilometer der Pipeline gelegt werden, trotz aller Sanktionsmaßnahmen, die die Amerikaner jetzt doch nochmal hochfahren, obwohl an sich ja alle Deals schon geschlossen wurden. Wird interessant zu sein, wie die deutsche Politik dann mit den Taliban verhandelt über diese Pipeline oder wie das da ganz laufen soll. Ja, das Gleiche gilt halt für das ganze Belt and Road Programm, was die Chinesen fahren, was halt auch durch durch Taliban-Gebiet gehen soll und halt quasi auch Waren bis nach Deutschland transportieren soll. Also das hier ist vom Februar 2021 und hier geht es darum, dass die Taliban sagen, wir garantieren die Sicherheit der Pipeline, die kann gebaut werden. So, und genauso gab es auch verschiedene Projekte mit Indien, wo die Taliban halt auch gesagt haben, ja, wenn ihr hier einen Staudamm baut, ihr braucht keine Angst haben, dass wir den in die Luft jagen. Und da haben die Inder mehrere Staudämme gebaut, wo halt auch Energie hergestellt wird und Wasser für die Region irgendwie irrigiert werden soll. Ich will das jetzt nicht so klingen lassen, dass die Taliban irgendwie gutmütig werden oder sowas. Ja, über die Gräueltaten haben wir ja schon genug geredet, aber jetzt geht es rein um die wirtschaftliche und staatspolitische Dimension und die Taliban sind absolut vorbereitet, Afghanistan zu führen und die haben sehr viele Partner im Ausland, mit denen die schon Deals gemacht haben, bevor die Taliban noch mehr Tatsachen geschaffen haben und die Deals bleiben aufrecht, ne? Weil warum soll Turkmenistan sagen, okay, wir haben ja mit den Taliban die Verhandlungen schon geführt, da verändert sich ja jetzt an der Grundsituation nichts, nur weil unser Ansprechpartner in Kabul mittlerweile ein anderer ist. Wenn wir uns die Geschichte von Afghanistan angucken, wirklich kurz in zwei Sätzen zusammengefasst, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine 40-jährige Phase, wo Afghanistan es relativ gut ging, wo die zwar unter religiösen lokalen Fürsten gelitten haben, aber generell war Afghanistan hat sich immer mehr in eine offene Gesellschaft entwickelt. 1978, glaube ich, hat dann der Cousin, der Premierminister war, den damaligen König entmachtet zugunsten eines kommunistischen Regimes. Die Kommunisten wurden ein Jahr später dann durch die Islamisten quasi abgesetzt und dann rückten die Russen ein und das ging halt so weiter bis 1990. Und dann kamen die Taliban nach dem Abzug der Russen, nach 1991, 92, weiß ich jetzt nicht, kamen die langsam an die Macht. Die ehemalige kommunistische Regierung wurde dann von den Taliban quasi in den Norden verdrängt. Die ehemalige kommunistische Regierung kennen wir unter dem Namen die Nordallianz. So, dann haben die Taliban bis 2001 regiert. Dann kamen die Amerikaner und wir rein. 20 Jahre später sind die Taliban wieder an der Macht. Also man muss dazu sagen, die Taliban haben das Land schon mal regiert. Sie wissen, wie es funktioniert. Und wenn jetzt halt wirklich keine ausländische Macht wirklich eingreift zu deren Ungunsten, dann werden die sich auch wieder an der Macht halten können. Die einzigen Gründe, die halt in der Vergangenheit dafür gesprochen haben, dass die Taliban abgesägt werden musste, war, weil die Taliban verhindert haben, dass Handel stattfindet. Viele sagen Handel mit Opium hauptsächlich, aber generell Handel. Das tun die Taliban nicht mehr. Und dann haben sie so Sachen gemacht wie Terrorismus im Ausland finanziert, Flugzeuge entführt, Lösegeld erpresst. Das werden die Taliban wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Die Russen werden nicht einmarschieren, weil die jetzt ja quasi auch wirtschaftliche Verhandlungen mit denen geführt haben. Die Chinesen auch. Die Pakistaner auch, die Inder auch, die Amerikaner sind weg. Wir Europäer wollen wahrscheinlich bald, dass die halt irgendwie Gas durchleiten und wir das Gas von denen dann auch irgendwie indirekt kaufen können. Also die Taliban haben eine extrem sichere geopolitische Machtstellung im Moment, was für Afghanistan extrem seltsam ist. Und das einzig Vergleichbare ist die Phase von den 40 Jahren als Königreich, die ich vorhin erwähnt habe. So, vielleicht muss ich jetzt länger nicht mehr über Afghanistan reden. Das wäre schön. Irans im Kaspischen Meer gab es ja einen riesigen Gasfund. Russland, Iran, Aserbaidschan und noch ein Land teilen sich im Endeffekt diese Vorräte. Und das ist aus zweierlei Gründen relevant, weil dort auch wieder es um eine Pipeline geht, die auch wieder in Richtung Europa gehen soll. Halt die Iraner in Kooperation mit den Russen für europäisches Gas, weil wir haben eine massive, es kommt vielleicht in der Diskussion gerade nicht so rüber, aber wir haben in Europa im Moment eine mittelfristige Gasknappheit. die durch verschiedene Faktoren bedingt ist. Politisch wird das immer so dargestellt, dass Russland absichtlich die Gasspeicher in Europa geleert hat und weniger Gas durch die Pipelines durchtransferiert hat, um die Speicher wieder aufzufüllen. Und dass es deswegen zu wenig Gas gibt und die Preise durch die Nachfrage in die Höhe schnellen und zum Winter noch weiter in die Höhe schnellen werden. Und dass Russland das quasi benutzen würde als Druckmittel, damit Nord Stream 2 noch zügiger fertiggestellt wird. Generell ist das interessant, dass der Iran jetzt auch Zugang zu nicht nur Gas, sondern mittelfristig in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch Gastransportinfrastruktur hat. Die Deals mit Russland sind schon geschlossen. Und ob das iranische Gas dann halt über den Seeweg, über als Liquefied Natural Gas zu uns kommt oder über Russland durch die Pipeline, durch das Pipeline-Netzwerk, das werden wir dann sehen. Und vielleicht werden die Verhandlungspositionen gegenüber Iran vielleicht auch ein bisschen freundlicher. Mal gucken. Erdöl vom Iran wird ja international sanktioniert und Erdgas nicht. Das ist ja auch ein seltsames Detail ist, was oftmals nicht erwähnt wird. Da kann man auch mit Gas recht gut CO2 auch einsparen, ne? Ja, das ist ein Artikel, den ich auch noch einreichen wollte, aber ich habe einfach auch ein bisschen aussortiert, wo es um das sogenannte Blue Hydrogen geht. Im Rahmen dieser Power-to-X-Strategie der Europäischen Union will man ja quasi Erdgas nehmen und daraus Wasserstoff machen und das, was an Kohlestoff übrig bleibt, durch Carbon-Capture-Methoden, welche auch immer, der Atmosphäre entziehen, rein rechnerisch. Und dann hat man rein rechnerisch grünen Wasserstoff und den könnte man wieder in Strom umwandeln. Und das wäre dann grüner Strom, in Anführungsstrichen. Das ist der sogenannte blaue Wasserstoff. Ja. So viel zu dem Thema. Hydrogen, ja, ich habe ja schon drüber geredet. Wenn es interessiert, rede ich nochmal, aber kommen wir mal zum nächsten. Die blinden Flecken der Klimaschutzbewegung. Ja, es ist ein Artikel, den fand ich sehr interessant, weil der einige Punkte angesprochen hat, die mir in der Diskussion manchmal auch ein bisschen zu kurz kommen, wenn es um die ganze Klimasache geht. Das ist wieder das typische Thema. Wir haben das Thema des Klimawandels, pipapo. Und was generell passiert, kann man sich teilweise nur an den Kopf fassen. Und jede Kritik an den Maßnahmen, die irgendwie durchgesetzt werden, wird halt direkt verdammt und wird so dargestellt, als ob man einfach nur quasi... als wenn er die Jugend egal sabotieren möchte. Ne, die nächste Generation, als wenn du die opfern wollen würdest und so. So wird er argumentiert. Ja, und hier sind einfach nur in diesem auch längeren und lesenswerten Artikel oder Essay, weiß nicht, wie man es sagen soll, von Meinhard Kreit, werden halt ein paar Punkte dargestellt. Ich pick einfach ein paar raus. Gut gemeint, erweist sich oft als das Gegenteil von gut. Misanthropische Gedanken sind ein Thema, was er anspricht. Also generell das Thema, dass der Mensch als böse dargestellt wird. Ne? Nicht untypisches folgender Witz: Treffen sich zwei Planeten. Es erkundigt sich der eine, wie geht es dir? Die Antwort des anderen: gar nicht gut. Der erste Planet fragt nach: Hast du auch Menschen? Menschen kommen in Ökomisanthropismus als Verbraucher und Verursacher von Schadstoffemissionen in den Blick. Sie gelten als Parasiten, die ihren Wirt aussaugen bis zu dessen Untergang. Wer gegenwärtig der Auffassung anhängt, die Menschheit sei schwach und verderbt, scheint sich nicht an die negativen Effekte der alten Dogmen vom Sündenfall und Erbsünde zu erinnern. So, also das ist generell Kritik daran, dass ein gewisser Menschenhass in der ganzen Klimadiskussion mitschwingt und dass man halt mal wirklich reflektiert drüber nachdenken sollte, ob das sinnvoll ist. Also nochmal, es geht nicht darum, ist die Klimadiskussion sinnvoll oder nicht. Es geht um Punkte in der ganzen Diskussion, die negativ zu betrachten sind, was ich auch so sehe. Ja, ich würde sagen, an dem Punkt geht ja auch diese Verzichtsdiskussion dann immer oder damit einher. Genau. Also, das immer wieder irgendwie, ja. Ein kurzes Zitat zur Gewichtung der individuellen Verantwortung von Konsumenten hilft auch der Hinweis darauf, dass im Jahr 2018 allein das Unternehmen Heidelberg Zement 82 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente produziert. Das entspricht den Treibhausemissionen aller deutschen Privathaushalte mit allen Konsumen, also nicht, was die Häuser produzieren, sondern die Haushalte und ihre Teilnehmer insgesamt. So, also was industriell passiert und was individuell gemacht wird, es ist ja moralisch schön und gut, wenn Individuen sich mit kleinen Sachen beteiligen, um ein kleines bisschen am Großen und Ganzen mitzuhelfen, aber selbst das komplette Konsumverhalten kommt einfach von Privatpersonen, kommt einfach nicht an, nicht mal im Bruchteil an Industrie heran, sodass halt diese ganze moralisierte, individualisierte Schuldzuschreibung der Person, du vernichtest die Umwelt, du Person, ja, also wenn du nicht gerade irgendwie eine Fabrik absichtlich so baust, dass sie die Umwelt zerstört aus Profitgründen oder was auch immer, dann ist so ein individueller Vorwurf halt immer schwierig und in der Gesamtdiskussion wird da ja halt ziemlich drauf rumgeritten. Hier wird dann noch über Rebound-Effekte gesprochen. Ja, genau. Das sind einfach Begleiterscheinungen. Der Schmetterlingsschlag oder so, ne? Ja. Das gesamtgesellschaftliche Gestaltungsvermögen wird unterschätzt. Ich gehe jetzt nur ganz kurz durch. Mhm. Und die Natur wird idealisiert und es wird so getan, als ob jeglicher Eingriff des Menschen in die Natur halt verdammenswürdig wäre. Ja, dabei gab es sowieso andauernd einen, ne? Ja, und ja. Es gibt eine gewisse, in der deutschen Diskussion gibt es halt eine gewisse Widersprüchlichkeit in der Diskussion, dass man Technologie zwar ablehnt, weil Technologie Umwelt zerstört, aber gleichzeitig eine Technologiegläubigkeit hat, so nach dem Motto, die deutsche Technologieführerschaft wird uns nutzen, weil wir die grünen Sachen vorantreiben und im Weltmarkt damit bestehen würden. Und dass halt sehr viele andere politische Themen, wie soziale Themen oder andere Sachen neben dem Klimathema total zurückschreiten, so quasi beim Klima fundamental ansonsten solide, unkritisch, was so Solidarthemen angeht. So. Sie kennen keine anderen Konflikte und keine bestimmten sozialen Kräfte mehr, sondern sammeln die verschiedensten Anhänger, insofern diese sich nur mit dem einen absoluten Ziel, dem Engagement für den Klimaschutz identifizieren. Und alle anderen Themen werden außen vor gelassen. So, und jetzt ist gut. Der Artikel ist sehr, sehr, sehr, sehr lang. Da werden noch viele weitere Punkte angesprochen. Aber lassen wir es erstmal dabei. Ja, das Wie spielt schon auch eine Rolle. Das hätte ich nochmal mitgebracht, weil ich auch letztens schon mal ein bisschen Kritik an dieser Klimageschichte ein bisschen geäußert habe. Und hier gab es einen Film, wo dann dieser Autor hier drauf reagiert hat. Und zwar ging es eben darum, dass gezeigt wurde, wie die Konzerne früher, die Energiekonzerne, das eben angeblich schon sehr früh rausgefunden hatten und dann vertuschten oder so. Ja, also mit dem Vertuschen hat er irgendwie gerade gerückt. Und ich meine, es ist schon ein paar Tage her, dass ich den gelesen habe, ich meine, am Ende war es so, dass die Energiekonzerne das zwar rausgefunden haben, dass da eventuell eine Erwärmung drohen könnte. Die hatten aber dann nicht mehr weiter sozusagen danach geforscht, weil eine Erwärmung für die unproblematisch war. Wir hatten irgendwie danach geforscht, ob eine grobe Abkühlung droht durch, was weiß ich, Jetstream, Verlangsamung und sowas. Und als sie dann irgendwie das untersucht hatten eine Weile und sich dann relativ sicher waren, dass das nicht der Fall ist, haben sie dann eben davon abgelassen, weil, wie gesagt, die Erwärmungsproblematik war eben, hatten sie nicht sozusagen als Problem eingeschätzt. Und ob das jetzt eine Vertuschungsaktion war, das möchte ich mal bezweifeln. Ja, so ist das eben gewesen. Und die haben das auch nicht verheimlicht, dass das irgendwie dann möglicherweise wärmer wird oder so. Aber wir haben natürlich damals keine Panik deswegen gemacht oder so. Das ist schon lange her oder was auch. Ja, kann man sich vielleicht mal durchlesen. Das ist von der bösen Klimaleugner-Seite hier von kaltesonne.de. Aber es gibt ja auch sonst kaum jemand, der mal dagegen spricht etwas, ne? Ja, naja. Also ich habe mir das ja auch durchgelesen und das ist halt dieses Ding von wegen, ja, früher haben sie gesagt, es wird alles kälter und so und heute sagen sie, es wird alles wärmer und das ist alles so ein bisschen, ja, ist natürlich von der ARD, wenn sie da irgendwie mit Trump anfangen und irgendwie sagen, irgendwelche Sachen. Also ich finde es überhaupt nicht weit hergeholt, irgendwie zu sagen, dass irgendwelche Firmen, die mit irgendwelchen Sachen irgendwas verdienen, dann irgendwie ja die Probleme davon runterspielen oder so. Ich Ja. meine, Zigaretten oder irgendwelche Ja, Sachen, siehst du, die. bei der Klimageschichte oder auch bei den Grünen sozusagen relativ früh, das wäre alles irgendwie Atomlobby-Propaganda oder so. Und das halte ich immer noch für möglich, zumindest was irgendwie jetzt Jetzt Klimanummer mit der angeht. Erderwärmung oder wie? Ja, das ist ja auch immer das Beste, das ist ja auch immer ein schönes Argument, was überhaupt nicht funktioniert, wenn irgendwelche Leute sagen, okay, ich bin irgendwie skeptisch, was die Qualität von irgendwelchen neuen Produkten oder neuen Technologien angeht. Ja, das ist, diese Erfahrung wird halt immer wieder gemacht. Ja, sei es mit dem Rauchen, sei es mit Asbest, FCKW oder sowas. Das sind halt alles so Sachen, man weiß, dass es nicht gut ist. So, also an sich ist es klar, aber es ist halt noch nicht wirklich offiziell festgestellt und deswegen ändert sich nichts. Und Ja, ja, ich aber glaube, das wenn sind man, ja irgendwas gegen Gegenarbeiten irgendwas halt. sagt, ich meine, ich nehme jetzt einfach mal irgendein dämliches Beispiel, was weiß ich, Das mit dem Rauchen ist ja nicht so schlecht, das ist eben highly likely, dass es eben Mobilfunkwellen Krebs macht, oder so was weiß sozusagen. ich. Ja, Ja, also das ist nicht das. so highly likely, ne? Schwer zu sagen. Das Was sind alles so, Mobilfunk gerade macht. Sachen. Da kann man skeptisch sein, wie weit man skeptisch sein will. Aber jeder Skeptizismus, zum Beispiel an 5G oder sowas, wird ja lächerlich gemacht. Ja, Ne, da war was auch nicht einfach so ganz auch unbedingt wieder ganz so dafür unrecht, sorgt, würde dass ich sagen, solche in dem Sachen Fall. wie mit dem Rauchen und mit Asbest und FCKW halt immer wieder passieren können, weil sowas halt auch nicht wirklich kritikfähig ist. Also was mich an der Diskussion stört, ist, dass häufig eben irgendwelche zusammenfassenden, wie soll man sagen, Schlussfolgerungen genannt werden, aber dann man nicht erfährt, wie denn die Wissenschaft jetzt darauf gekommen ist, überhaupt Ja, du solche Schlüsse erfährst zu das ziehen. vielleicht nicht, ob man das auch nicht erfährt, vielleicht nicht auf dieser Webseite da Ich eben, habe da gesagt, ich erfährt meinte, man die das bestimmt Diskussion nicht. läuft auf der Ebene und das meine ich auch unsere Medien natürlich mit. Ne? Genau, soll man nicht zu weit führen. Ne? Sonst landet man noch bei OnlyFans und dann kriegt man als OnlyFans auf einmal Probleme mit den ganzen Zahlungsdienstleistern, die einfach aufgrund von verschiedenen Gründen, die auch was mit ESG zu tun haben, das kennt er ja auch noch, Ecological Social Governance Regeln, die jetzt in der Industrie, vor allem in der Finanzindustrie, extrem umgesetzt werden. Und eine dieser Regeln ist nun mal, dass es halt gewährleistet sein muss, dass halt Jugendliche nicht mit irgendwelchen Sachen konfrontiert werden, die halt über Banken finanziert werden oder über Zahlungsdienstleister halt vergütet werden. Und darum geht es nicht mal darum, Kinderpornografie, ja, in dem Sinne, oder dass Minderjährige ihre Dienstleistung anbieten, sondern dass die überhaupt Zugriff auf die Dienstleistung von den Erwachsenen haben und denen vielleicht Geld zahlen, auch wenn es deren Taschengeld ist oder was weiß ich, von den Eltern klauen. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Angelegenheit, warum OnlyFans halt jetzt im Endeffekt ihr gesamtes Geschäftsmodell über den Haufen werfen will. Die haben zwar Bitte, quasi so eine oh. Livestreaming-Entertainment-Parallelsache gestartet mit, ich weiß jetzt nicht, ob completely safe for work Content, aber die versuchen es zumindest, ja. Aber ich meine, warum Leute zu OnlyFans gehen, ist an sich relativ eindeutig. Die sind ja schon fast sowas wie Tempotaschentücher für dieses Geschäftsmodell überhaupt. Ja, dass Leute sich halt quasi im Internet ihrem Fankreis präsentieren und den exklusiven Content zur Verfügung stellen, in welchem Bereich auch immer. Und da war es halt oftmals sexuellen Content. Und ja, die Zahlungsdienstleister hat der ganzen Sache jetzt den Riegel vorgeschoben. Und diesen Artikel hier von Bloomberg habe ich hier nochmal zugepackt, weil hier nämlich dieses Ganze mit dem Zahlungsdienstleister komplett fehlt. Stattdessen schreiben die hier bei Bloomberg, dass das wohl schon seit einer Weile bei denen so gewesen sein soll, dass sie sich immer mehr von diesem ganzen Kram distanziert haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt da liegt, dass dieser Druck auch schon länger aufgebaut wurde. Auf jeden Fall zitieren Sie hier jemanden, der selber da irgendwie als Sexarbeiter tätig war bei OnlyFans und wohl persönlich bekannt ist mit dem Gründer, der da auch immer noch der Chef von dem Laden ist, aber nicht mehr der Inhaber quasi. Also er ist quasi der Geschäftsführer, aber das Unternehmen ist mehrheitlich also ein Investor. Und diese Person sagt halt eben, dass, ja, dass sie da schon auch mit dem halt drüber gesprochen hätte und über diese Sache und dass die sich da aber sicher wären, dass sie von diesem Schmuddelkram irgendwie weg wollen und stattdessen lieber dahin, wo sie irgendwie mal hergekommen sind. Und das waren dann wohl so Sachen wie Musiker und so, die halt da dann ihre Videos und Material halt für ihre Subscriber dann da darbieten können. Ja, also keine Ahnung, was da dran ist an dieser Payment-Provider-Geschichte. Ich habe das ansonsten auch nur immer unter diesem Payment-Provider Auslöser irgendwie gesehen, weil es auch ansonsten eigentlich schwer zu glauben, weil hier stehen halt auch die Zahlen drin, ne, wie viele Milliarden die da irgendwie an Umsatz erzeugen, von denen hier wohl die Seite irgendwie 20% abbekommt. Also Milliarden an Sachen, die da quasi umgeschlagen werden und 20% davon gehört dann halt der Seite. Und ja, das ist schon Ich glaube einiges. mal, das tut den Banken auch im Herzen weh, ja. Und das denke ich mal auch nicht so, dass sie nicht irgendwie eine Möglichkeit finden könnten, über Krypto oder andere Möglichkeiten Monetarisierung zur Verfügung zu stellen. Aber die wollen ja eine Plattform sein, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Und die leiden da unter diesen Regeln. Das ist ja auch nicht eine Das, Sache, die jetzt irgendwie über Nacht diesen passiert ist. Das hat sich ja auch länger Payment-Provider-Geschichten angekündigt. Aber aufgrund dieser ganzen sexuellen Sachen, die da halt auch schiefgelaufen sind und den Konten, die sperren müssen und den Skandalen von den Minderjährigen, deren Konten nicht gesperrt wurden, das ist ja überhaupt der Grund, warum die Zahlungsdienstleister, heißt Banken und Abwicklungsfirmen, Stripe, ist ja, glaube ich, der eine Firma, die irgendwann gesagt hat, no, no. Nicht nur bei OnlyFans, sondern bei anderen Firmen ja auch schon. So. Ob das jetzt Ja, wirklich der es gab einzige ja Grund auch, ist, würde ich nicht sagen, aber es ist es halt gab ein ja auch massiver Grund jetzt gewesen, weil diese die ganze Druck politische ausgeübt haben. Geschichte da schon mit Mastercard oder so, mit Patreon damals, wenn ihr euch daran noch erinnert. Da haben sie Die ja Regeln auch sind ja irgendwie Druck theoretisch für alle ausgeübt, gleich. dass sie bestimmte Creator da halt auch irgendwie ablehnen und so. Das war ja auch noch mit Sargon und allen möglichen Leuten. Und Ja, da das halt eben auch irgendwie, dass ja, diese komischen Aktivisten und genau. Sachen, die den Leuten ewig lange im Ohr liegen, dass alle irgendwelche Raser und weiß ich nicht was sind und die Gesellschaft schlecht machen. Die Ja. scheinen da ja schon auch politisch relativ unterwegs zu sein. Also rein theoretisch würde sich so eine Situation dadurch lösen, dass OnlyFans einfach sagen würde, okay, ich suche mir auf dem Markt andere Leute, mit denen ich das mache. Aber die finden einfach keine mehr, weil die Regeln ja für alle mehr oder weniger gleich sind. Diese ESG-Regeln. Ja. Ja. Ja, apropos irgendwelche Aktivisten und was die so wollen und so. Hier haben wir wieder so ein Ding, so schöne Astroturfing-Aktion. Und hier gab es irgendwie so einen Jugendrat vom Bundesministerium für Familie, Senioren und so weiter. Und Jugend, Frauen und Jugend. Und die stellen hier Forderungen an soziale Medienplattformen. Welche Regeln wünschen sich Jugendliche auf sozialen Plattformen? Und die haben dann irgendwie so Workshops gehabt und ihr glaubt es ja nicht. Sie sind genau bei dem Kram rausgekommen, den sowieso alle Leute die ganze Zeit schon fordern. Nein. Sagt mal ein paar Sachen, die euch so einfallen. Mehr Reglementierung, bessere Moderation, mehr Frauen, Mehr Frauen? Ja, mehr doch, die eine hat, glaube ich, hat auch LGBTQ. sowas in der Art gesagt wie mehr Frauen, ja. Kommt auch hin. Aber halt so Sachen wie, oh, die Algorithmen, keiner weiß, was sie tun. Da müssen unbedingt Wissenschaftler und alle Zugang bekommen, um herauszufinden, was sie tun. Also Republika-Talk von vor 5 Jahren und jetzt ist das hier irgendwie. Und dann hatten sie hier Datensouveränität und das war auch so lustig. Da sagt der Typ dann irgendwie so, ja, wir können ja jetzt aussuchen, irgendwie, was da an Cookies gesetzt wird und so. Aber wir wollen natürlich trotzdem Zugriff auf alles haben. So, es kann ja dann nicht sein, dass man dann irgendwie weil wir jetzt Werbung abgewählt haben, dann plötzlich die Seite nicht mehr besuchen können oder so. Das wollen wir aber nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ich weiß jederzeit, was mit meinen Daten passiert. Ich kann meine Daten schnell und einfach löschen. Ja, vor allen Dingen kann ich immer entscheiden, ob ich die jetzt rausgebe oder nicht. Nur an der Grenze wird Transparenz. mir wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben. Oder wenn ich mal meinen Impfstatus nachweisen muss, also Ich kann werde einfacher ich jetzt. nachvollziehen, warum mir Beiträge angezeigt werden. Wow. Das ist ganz wichtig. Hm. Unter Weil man Kontroversen ja zu unterstrichen blöd ist, Beiträgen kann wenn ich man. Hinweise auf seriöse Quellen aus Medien und Oh. Behörden sehen. Oh. Sprechen Hört die Jugendliche so heutzutage? seriösen Quellen, die sind ganz wichtig. Wenn ich da so ein Tichys Einblick-Ding habe, wo dann irgendwie steht, dass, keine Ahnung, die rechte BKA-Gruppe angeblich gar nicht rechts war, dann brauche ich dringend noch eine seriöse Quelle von BuzzFeed oder so, wo drin steht, dass die ganz furchtbar rechts sind oder Nee, irgendwas. am besten ist immer, wenn dabei steht, ist Teil des staatlichen von irgendeinem Land. Ne? Besonders bei Nachrichten aus China ist das wichtig. Den kann man glauben. Ne? Ja, und sie wollen, dass man mit sämtlichen Messenger-Diensten alle anderen Messenger-Dienste erreichen kann, was natürlich auch super für den Datenschutz wäre und noch viel besser für die Verschlüsselung und so, weil wenn das alles zueinander irgendwie passiert, dann ist auf jeden Fall gewährleistet, dass niemand das mitlesen kann. Zwinker, Interoperabel ist auch gut, zwinker. ja. Muss dann selber Protokoll benutzen, ne? Das interoperabel sein soll, glaube ich. Diversität und Inklusion brauchen wir dringend auf den sozialen Plattformen. Da klappt es auch im Gleichgeschaltet, Nachhinein. aber divers. Ja, genau. Oh. Genau, das war die Dame hier. Ich kann ja mal ein bisschen was abfahren von der Dame. Ja, wie sie aussehen, welches Geschlecht sie haben, welchem Geschlecht sie sich zugeordnet fühlen, auf welches Geschlecht sie stehen, welche So. Religion sie haben. Ist ganz wichtig in sozialen Netzwerken. Und wir brauchen den Staat. Der Ultra, ja. Staat, Hilfe, Staat. Komm uns zu Hilfe, Staat. Wir brauchen Religion und Geschlechter und alles. Bin Kümmert hier euch nicht drum. sicher. Das sind die Regeln, die ich mir wünsche auf meinen sozialen Plattformen. Ich bin ein Jugendlicher. Und auch, ob sie eventuell eine Behinderung haben. Und darauf haben wir uns bei den Workshops konzentriert, hauptsächlich auf blinde und taube bzw. gehörlose Menschen. Deswegen wäre da die erste Forderung, dass Barrierefreiheit zum Standard in Bild und Video wird. Das heißt zum Beispiel, dass man bei Videos Untertiteln hat oder dass man bei Untertitel. Bildern hinterlegte alternative Texte hat, damit die Inhalte von gehörlosen Menschen. Ja, Barrierefreiheit auf Webseiten hat es noch nie gegeben. Ist ja nur Standard seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten. Also, ja. Und was hat das jetzt mit Religion und unseren Geschlechtern zu tun? Überhaupt nichts. Aber es ist Diversität und Inklusion. So am Rande vielleicht. Und blinden Menschen überhaupt wahrgenommen werden können. Es gibt schon ganz viele Assistenzfunktionen in manchen Netzwerken, allerdings sind die nicht besonders leicht zu handhaben an manchen Stellen und sie sind auch bisher eher selten kompatibel. Deswegen wär's eine Forderung von uns, dass die Barrierefreiheit zum Beispiel eine Grundeinstellung ist und dass grundsätzlich hinter jedem Bild ein Alternativtext hinterlegt wird. Heißt das dann auch, Die dass nicht nächste gegendert Forderung. wird? Dass das Gendern wegfällt? Müsste Könnte das ja man auch heißen. denken, ja. Aber das widerspricht sich ja dann wieder mit den ganzen Geschlechtern oder so. Wäre dann, dass barrierefreie Inhalte eine höhere Reichweite erzielen. Das kann man vor allem mit Algorithmen erzielen. Also der Algorithmus erkennt, dieses Bild hat einen Alternativtext, dieses Video hat Untertiteln. Schon wieder Untertiteln. Ist das irgendein Dialekt oder so? Ich glaube ja. Ja, Netzneutralität ist Fremdwort, ne? Also. auf jeden Fall dieses Ding mit mehr Reichweite erzielen, das hatten sie an ein paar Punkten irgendwie, dass sie wollen, dass bestimmte Sachen mehr Reichweite erzielen. Also auch Ja. natürlich diese guten Informationen, ne, die müssen natürlich auch mehr Reichweite erzielen. Ja, aber Also pushe ich. wenn ich mehr Reichweite will, sollte ich mich halt auf einen größeren Teil der Bevölkerung beziehen und nicht auf einen kleinen, also Reichweite erzielt man Inklusion hin normalerweise und durch her, Relevanz oder so, ne? Ja, aber das ist Relevanz. ja Nur alles schlecht und Inklusion erzeugt ja falsch. keine Reichweite. Das müssen dann die richtigen Ideen brauchen Reichweite und nicht die Deswegen muss falschen. man ja die Reichweite sich freischalten lassen, praktisch beim Und die Firmen. Menschen leiden und deswegen brauchen wir ein Ministerium für So. Reichweite, was die Reichweite Auf 11 dreht. besser verreichweitet. Wichtig ist, dass mehr Menschen es sehen und dass der Inhalt eine höhere Reichweite erhält. Dazu müssen natürlich die ProgrammiererInnen der Plattformen regelmäßig geschult werden, wie sie die Inhalte und auch die neuen Inhalte möglichst barrierefrei machen. Und auch Auszubildende und Studierende, wie zum Beispiel Raphael, mit einem IT-Anteil, sollten das Thema Barrierefreiheit in ihrem Lehr- bzw. Studienplan einmal behandeln. Und die letzte Das Forderung in dem wird uns auf Bereich jeden Fall ist, weiterbringen. ja, also ich für meinen Teil habe das in der Berufsschule auf jeden Fall gelernt, barrierefreie Webseiten. Also es ist Also im nicht Prinzip auch so, nichts gegen, das ist auch gar nichts zu sagen gegen als ob das eigentlich, ne? keiner wissen würde und so. Ja, das ist eigentlich genauso wie bei dieser Diversitätsgeschichte da vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen, wo ich damals war. Da war das auch alles sinnvoll, was wir da zum Thema Barrierefreiheit gesagt haben. Aber der ganz andere Scheiß, den sie damit ja verbinden, mit ihren Frauenquoten und diesem Kram, das halt eben nicht. Aber irgendwie ist das bei denen halt so. Das ist halt Diversität und Inklusion. Ne? Man kennt es. Den ganzen Das Leuten, ist die die man halt helfen muss. Glasbarriere. Ja. Und wenn einer kommt und sagt, ich bin eine Lady, dann muss er auch geholfen werden. Ja. Dass Menschen mit Behinderung nicht ausgeblendet werden dürfen oder gebannt werden. Es gibt den Begriff des Bannings oder Shadow Bannings. Dabei geht es darum, dass soziale Netzwerke, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder andere unliebsame Menschen nicht mehr anzeigen oder sehr wenig anzeigen. Ja, genau. Und das ist der Grund, warum ich euch das nochmal vorspiele. Also, was ist das denn jetzt für eine Theorie hier, für eine Verschwörungstheorie? Menschen mit Behinderungen und unliebsame Menschen, in Anführungsstrichen, werden ausgeblendet und geshadowbannt. Ja, da werden Leute wegen ihren politischen Ideen, werden da geshadowbannt teilweise, ja. Weil ihr das ja auch Behindert. fordert, weil er euch ja dann hinstellt und sagt, ja, die Reichweite muss erhöht werden. Von den richtigen Leuten und die Reichweite von den schlechten, falschen Leuten darf nicht erhöht werden. Und dann sagt er jetzt hier, ja, aber es soll kein Shadowbanning geben. Aber nur gegen Behinderte und Unerwünschte, wie auch immer, keine Ahnung. Ist das nur so ein Floskel? Es darf keiner benachteiligt Nicht-binäre. werden. Ja, aber passt mal auf, das geht ja noch weiter. Und sie Okay. dadurch ihre Message nicht verbreiten können und auch nicht gesehen werden können. Dadurch wird natürlich die Vielfalt unserer Gesellschaft nicht wahrgenommen und Social Media bestimmt für so viele Menschen, gerade junge Menschen, wie sie die Welt wahrnehmen. Und wenn sie dort nur einen kleinen Ausschnitt wahrnehmen, dann ist es verheerend für die Wahrnehmung der Welt. Ja, Genau, alles lustig, wie dann haben verheerend wir das ist, als ne? nächsten Oberkomplex menschenwürdiges Miteinander. Dabei ging es uns vor allem um den respektvollen Umgang miteinander im Netz, dass man Hate Speech, was man auch auf dem Bild sieht, also Hassreden vorbeugt. So, die Leute sollen nicht geshadowbannt werden, weil dann sehen wir die, erleben wir die ganze Welt nicht. Und jetzt haben wir ja aber irgendwelche Ideen über angebliche Hassreden. Wie wir auf dem Bild sehen, also so kleine Emojis, die auf die Dame zufliegen, die resolut ihre Hand ausstreckt. Nein zu Hate Speech. Ja, lustigerweise ist das Hate durchgestrichen, ne? Für Menschen Nein zu Speech miteinander. steht da eigentlich. Also was auch viel deutlicher macht, was diese Leute eigentlich wollen. Ja, aber wie krass, ne? Also wirklich von dem einen Satz zu dem nächsten Satz und das dann nicht merken, sondern denken so, ja, das können wir ja ganz klar einschränken, so wissen wir ja genau Bescheid. Das können wir ja von vornherein beantworten. Das eine ist halt Hate Speech und das andere ist halt Leute, die geshadowbannt werden, fälschlicherweise, die Welt wird nicht mehr abgebildet, es können sich nicht mehr alle äußern. Das ist für junge Menschen ganz wichtig. Unban Ash, Hashtag Solidarität. Ja, sind sie alle isoliert. Was ich gelernt habe in den Vorträgen und in den Impulsen, ist, dass ein sehr kleiner Anteil der Menschen, die sich online bewegen, einen großen Teil von Hassrede auslösen. Also ich glaube, es waren 5%, die das überhaupt machen, verglichen zu, sie lösen 50-70% aus, bitte nicht auf den Zahlen festnageln, aber es war wirklich erschreckend. Was können wir dagegen tun, gegen die Schufter? Lass sie uns alle bannen. Was war erschreckend? Bannen. So wenig Leute oder was? Oh nein, so wenig Leute, ich kriege bald kein Geld mehr, oder? Ja, oder was ist daran erschreckend? Das ist ja das auch so ein Talking Point von denen. Es gibt ja nur die Rechten und so, die das machen. Die machen die Hassrede. Es ist nur eine kleine, organisierte Clique von Leuten, die diese Hassrede verbreitet. Genau, und das ist ja eine Verschwörung. Das sind ja nicht einzelne Leute, die irgendwie rumpöbeln oder so, sondern das ist ja das internationale Schweinepatriarchat, was hier dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft in den Arsch geht. Und deswegen, wir müssen uns wehren. Nein, sag Nein zur Hassrede. Deswegen ist die erste Forderung hier, dass man HetzerInnen einfach schnell und dauerhaft in allen Netzwerken blockieren kann. Geil, oder? Piff, paff, puff. Das aus. Waren keine 5 Minuten. Jo. Von, du sollst die Shadowbanden auf einfach schnell, dauerhaft blockieren. Menschenwürdiges Miteinander hieß es sogar noch. Blockieren ist ja noch was anderes als Shadowbanden. Also, wenn du sagst, ich möchte nicht hören, was Heiko Maas so von sich gibt und du blockst, dann ist das ja was anderes als ob. Das du meinst du ja nicht. Sie meint einfach schnell und dauerhaft du in allen Netzwerken. Gesperrt. Das wäre natürlich was so anderes. So verstehe ich das. Da steht ich in verstehe allen halt Netzwerken. Darunter, dass sie eine netzweite Blockfunktion will. Das heißt, wenn ich Heiko Maas Facebook-Account blocke, dann blockt er gleichzeitig auch Heiko Maas Twitter. Heiko Maas müsste in den DNS selber eingreifen oder so am liebsten. Und seine Steam-Liste. Keine Ahnung. Genau. Nee, ich verstehe das als Sperren. Ja, hier steht auch nochmal blockieren. Ich Weil es hoffe, sind ja nur Hetzer. Ich kann, und das kann sich eigentlich nur auf Blocken beziehen. Okay. Weil du kannst jemanden nicht sperren halt. Ich meine, das wäre natürlich der feuchte Traum von denen. Ja, eben. Was hast du gesagt? 2 Geschlechter, zack, weg ist dein Twitter-Account. Kommt auch noch. Ja, aber ich meine, wir wollen alles irgendwie hören und das ist so wichtig für uns, aber wir wollen die Leute auch blockieren. Gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass es von einzelnen Menschen ausgeht oder von kleineren Gruppen, die eventuell ein sogenanntes Silencing betreiben, also einen systematisch organisierten Shitstorm auf eine... Ach echt? Machen das die bösen Rechten oder was? Ich habe ja schon davon gehört, gegen Dieter Nuhr gab es ja mal von den Nazis so einen Versuch, ihn abzusägen zum Beispiel. Ne? Ja doch, habe ich von gehört. Eine Person oder auf eine Gruppe, dass man diese Personen oder diese kleinen Gruppen in den Netzwerken blockieren kann und so ihrem Shitstorm und ihren Beleidigungen, Bedrohungen und was es da nicht alles gibt, was ein absolutes No-Go ist, dass man dem entgegenstehen kann. Man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, dass Hass oft als politisches Mittel eingesetzt wird und dann die Meinungsvielfalt nicht so dargestellt wird, wie sie tatsächlich ist. Und was? Da braucht es ein besseres Gleichgewicht. Was zum Beispiel dadurch erreicht werden kann, dass man HetzerInnen blockieren kann. Was? Ja, also klingt für mich eigentlich auch, dass es für andere Leute auch blockiert werden soll. Ja, das ist ein Force Gleichgewicht, das ist ja sowieso so ein bisschen Force Balance. Ja, aber das ist ja halt auch, ne, das sind wirklich nur diese Talking Points, dieselben Sachen, die sie immer sagen. Das ist dieses Ding von wegen, ja, und die treffen sich dann und betreiben ein Silencing, wollen dann die Leute alle ausdingsen aus politischen Gründen und deswegen muss ich die ja jetzt hier ruhig stellen können. Und zwar überall und nicht nur auf einer Plattform. Weil die, also, die würden ja sowieso nur beleidigen und bedrohen und so. Und das ganze Zeug da halt, man kennt es so. Was sagen, beleidigen, bedrohen, also halt ne, ihr dreckiges Maul aufreißen. Stellen, muss sie alle blockieren. Ja, und auch an der Stelle wieder. Kein Mensch sagt, das ist gut, Leute zu bedrohen. Absolut nicht. Aber ja, ich traue euch das auch nicht zu, dass ihr das erkennt. Dass ihr das vernünftig unterscheiden könnt, diese ganzen Geschichten, weil den Eindruck macht ihr nicht auf mich. Ihr macht den Eindruck auf mich, Larifari, ich möchte gerne, dass alle Dinge nur in meinem Interesse ablaufen und ich bilde mir ein, dass man das einfach so machen kann, weil ich ja hier jetzt so einen Workshop genommen habe, wo man mir jetzt gesagt hat, so, ja, pass auf, Mädchen, das ist alles hier organisiert und das sind alles nur so ein paar Leute und wenn wir einfach diese paar Schufte hier irgendwie wegkriegen, dann ist alles gut und und ich denke mir einfach so, ja, ich meine, es ist ja schlecht, so was die machen. Da leiden ja Menschen und deswegen würde ich sagen, gebe ich jetzt mal hier den, gib mal hier den, dem Bundesministerium ein bisschen Macht, damit es sich darum kümmern kann, dass diese Menschen nicht mehr leiden. Ist doch eigentlich ein Win-Win. Ne? Da kann doch keiner, nur so Hetzer, die dann da was dagegen haben könnten. Ja, also wenn man Meinungen so aus dem Diskurs rauskriegen könnte, ne? Also nicht nur, dass sie dann trotzdem irgendwie rumgehen, sondern einfach auf solche Ideen kommen auch andere Leute oder so. Ne? Diese Meinung. Es ist ja nicht singulär normalerweise, singulär. Was dabei natürlich hilft, ist die nächste, also genau die Forderung, die man jetzt sieht, nämlich, dass wir junge Menschen sagen, es ist wichtig, dass man digitale Gewalt anzeigen kann, Strafverfolgung auslösen kann. Ja, und wer hat dich denn gewählt? Wer hat dich irgendwer? Oder bist du auch so eine vom Stamme Greta, die Gottes Wort gehört hat und dann gesagt hat, der hat dann gesagt, gehe hin und reinige die Welt im Namen der Diversität oder was? Wer hat dich? Ich glaube, viele junge Leute sind eher auf der anderen Seite auch, die edgy sein wollen, die irgendwie einen raushängen lassen wollen und über die Stränge schlagen. Das sind vielleicht auch eher die, die dir dann im Chat auch mal einen Bitch an den Kopf werfen. Aber das ist nur meine Meinung. Die jungen Leute. Ja, die silenzt man auch nicht dadurch. Verfolgen kann. Nachvollziehen ist in Jura immer schwierig. Da kann man sich dann zum Beispiel vorstellen, ein Beitrag oder ein Kommentar ging einfach zu weit. Also er fällt vielleicht sogar unter einen Straftatbestand, den ich aber nicht kenne, weil ich keine Juristin bin. Dann möchte ich aber die Möglichkeit haben, im Idealfall von einer bundesweiten Anzeigemöglichkeit, die spezialisiert ist auf... Auf digitale auf welchem Planeten lebst du? Dafür gibt es das NetzDG-Mädchen. Schon seit mehreren Jahren wird genau das gemacht. Du kannst überall jeden einer Tat bezichtigen. Du kannst zu hassmelden.de gehen und die schicken dir dann eine Mail zurück, wie in meinem Fall, wo dann drin steht, ja, wir glauben, dass das Volksverhetzung ist. Und wir zeigen das an. Was bringt das denn? Was genau? Die Möglichkeiten sind doch alle da. Dauerbeschäftigung unserer. Das müssen die Behörden, Regeln, dass die Regeln eingehalten werden. Die man hier. Ansonsten ja immer schlecht redet, wo man von früh bis spät nur davon überzeugt ist, dass die Leute ja alle patriarchal und rassistisch und was weiß ich nicht, was alles sind. Aber jetzt ruft man wieder nach denen und sagt: Hier, mach mir bitte die Gesellschaft. Die Leute leiden. Mach das in meinem Sinne jetzt hier bitte die alle weg. So, das ist Aussagen von irgendwelchen Leuten sind schlimmer als körperliche Gewalt, weil das ist ein Silencing, habe ich gelernt in meinem Workshop und die Leute leiden. Papa Staat und das Patriarchat sind wohl irgendwie Brüder oder so. Sich schauen auf Silence. Dass die sich das anschauen können und darin auch geschult werden. Geschult, immer wieder geschult. Das letzte Mal, ich das Wort geschult so oft gehört habe, war nichts von alleine, Schulung im praktischen Marxismus-Leninismus. Schulung, Umerziehung. In den Workshops ab und zu gesagt, dass es viele Geschichten gibt von PolizistInnen und Strafverfolgungsbehörden, die nicht ausreichend geschult sind und deswegen nichts angemessen darauf reagiert haben, wenn eine Anzeige gemacht wurde und dann sowas gesagt wurde wie, ach, das ist doch im digitalen Raum, ach, das ist doch nicht so die richtige Lebenswelt, das ist doch nicht so schlimm. Nein, der digitale Raum gehört zu unserer Lebensrealität, nicht nur von jungen Menschen, sondern von allen Menschen, die sich irgendwie. Ja, da kommt es auch wieder darauf an, was sie da jetzt meinen. Ne? Also, was da jetzt konkret passiert ist. Weil wenn es nur so Daily Grind of You're a Liar and You Suck ist, dann erwarte ich das auch von meinen, ja, ich von meinen Meinung, dass Polizeibehörden, dass sie zu solchen Sachen sagen, ja, da musst du halt mit leben. Ja, ich bin auch der Meinung, dass es einen Unterschied macht, ob man da irgendwie jetzt als Lady so und so unterwegs ist oder so, oder ob man mit seinem Namen unterwegs ist. Das ist, was man ja eben nicht unbedingt tun muss, ne? Irgendwie darin bewegen und deswegen brauchen wir auch da gute juristische Nachverfolgungsmöglichkeiten. Und wir müssen nur den Namen rauslassen. In meinem Bereich ist die Forderung, dass wir als junge Menschen Kommentare löschen möchten, können möchten und die Kommentare. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass du als junger Mensch das willst, du hast nie erfahren, wie das ist, mal Gegenwind zu bekommen. Ja, das war einmal erwachsen. Großartig, ne? Und im fucking Internet, dann will man alles löschen, was einem menschenwürdiges nicht Miteinander. Ich kann Kommentare löschen oder die Kommentarfunktion blockieren. Ich möchte bitte nur senden und nichts empfangen und deswegen bin ich aber in diesem Internet und das ist Teil der wirklichen Welt, wo ich mich gerne auch so kukunieren wollen würde. Widerspruch ist menschenunwürdiges Miteinander. So. Widerspruch ist zwecklos. Blockieren können. Bei Kindervideos auf YouTube gibt es das bereits, dass da die Kommentarfunktion von Anfang an ausgestellt ist. Was redest du da, Mädchen? Das gibt es überall. Ja, kannst du einschalten, musst du das aber dann. Also ausschalten. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich auch für mich selbst entscheiden, gerade im Notfall, gerade wenn mich selbst zu schützen und um meiner mentalen Gesundheit willen, dass ich dann gar nicht ins Internet gehe. Also tut und fängt ja der Notfall an? Bei einer Beleidigung oder bei einer Bedrohung? Bei was redest schon du? Bei Antifeminismus. Ja, eben. Ja, sowas, ne? Meine mentale Gesundheit. Er hat gesagt, es gibt nur zwei. PTSD. Hat er ganz klar diagnostiziert. Ja, das ist dieses Ding auch wieder so, ne? Ja, uns ist eingefallen, wir haben eventuell Probleme und die beste Lösung wäre, alle anderen tanzen nach unserer Nase und richten sich nach uns. Ist uns eingefallen. Das wäre doch das Einfachste. Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, dreht doch noch die Regler auf 11, bitte. Diese Diskussion, wo es heißt, wir Frauen sind selber schuld, die wollen wir nicht mehr durchführen. Je nach Inhalt und je nach Beitrag die Kommentarfunktion von vornherein deaktivieren kann. Und damit gebe ich weiter an. Je nach Beitrag, je nach Inhalt die Kommentarfunktion sofort deaktivieren. Kannst du einfach zu Hause bleiben, ne? Du musst ja nicht mit Leuten reden, in der Kneipe gehen oder sowas. Du bist einfach zu Hause. Muss man ja nicht. Auch nicht. Ja, man weiß ja, wenn man über bestimmte Themen redet, dass die falschen Leute kommen. Da ja, und man weiß, wenn man sich in so einen Pulk von Leuten begibt, dass man soziale Interaktion haben wird. Also, da kann ich ja nicht irgendwie so schlimm zurückschrecken. war jeder noch nicht gehört. Aber guck mal, wenn du das Internet so siehst, wie auf diesem Schaubild dargestellt, nämlich du hast einfach den armen User und der sieht nur Cybermobbing, Rassismus, Sexismus und Cybergrooming. Und das dann ist Homophobie, dann könnte das alles outpointen. Ganz viel graues Nichts sehe ich auch noch. Es ist echt unsagbar. Oh Mann. Schutz und Hilfe, Beiträge melden. Ich kann mich sicher und angstfrei in Online-Räumen bewegen. Nee, was ist das für Phoenix? Man ist nirgendwo komplett sicher. Das ist wie wäre es mit einem Ministerium für Netzsicherheit? Ja, schon mal gehört, dieses Ding mit der Sicherheit, wer Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird beides bei dir? Nee, noch nie gehört. Kann ich mir nicht vorstellen. Kam nicht vor im Workshop, kam nur vor im Workshop, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Workshop hat. Abwägung von unterschiedlichen Dingen ist unnötig, weil es ist nur eine kleine Gruppe, die wir einfach silenzen müssen, damit sie uns nicht silenzen. Es sei denn, es ist einer aus dem dritten Geschlecht oder so. Die muss dann natürlich Rücksicht nehmen. Aber. Kann ich Kommunikationsguidelines, Netiquette, Präventivmaßnahme, Do's and Don'ts, Code of Conduct, unser Code of Conduct. Okay. Gesellschaftliche Kontrolle. Was soll denn? Da wollen sie übrigens die Zivilgesellschaft soll das machen. Bei den Kämpfen gegen die Antifeministen hieß es immer, wir müssen Argumente-Strategien oder so austauschen. Das tauscht immer über Argumente aus. So, ne? Gesellschaftliche Kontrolle. Ich kann faktenbasierte Inhalte pushen und unseriöse Beiträge mit Warnhinweisen versehen. Ja, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und das ist natürlich auch so ein Ding mit Faktencheck und solchen Sachen, was sie hier meinen. Ja, obwohl ich dann auch darauf warte, dass sie dann irgendwann, dass sie dann möchte ich das bitte auch haben, dass jedes Mal, wenn ZDF gendert oder so, darunter hier der Gastbeitrag von Judith Bassert von der NZZ dann steht, der sagt, dass das Quatsch ist mit der Genderei. Als faktenbasierter Inhalt, den man dann da pusht, gegen diesen unseriösen Beitrag dann vom öffentlichen Rundfunk, wenn sie da wieder behaupten, dass irgendwelche Leute in der Sprache ausgeschlossen werden. Ja, aber das wäre fair and balanced und du weißt, wer solche Sprache benutzt. Ja. Ne? Also ist das Fakt, dass sie ausgeschlossen werden. Die Soziologie hat das rausgefunden. Ja, aber das erinnert mich immer an Black Mirror, ne? An die Folge, wo alle Leute sich gegenseitig bewerten. Okay, und dann? Kenne ich nicht. Und werden sie alle schlechter oder gut? Gesellschaftliche Kontrolle. ModeratorInnen haben die Regeln der Community im Blick. Ja, Black Mirror intensifies. These are the rules. Follow the rules. Also nur mal so nebenbei. Zielgruppe sind auch Jugendliche, also nicht Erwachsene, würde ich jetzt einfach mal sagen. Rein vom Präsentationsstil und allem. Würdet ihr denen zustimmen? Arme Kinder nicht so vernatzen. Ja, das ist oh Gott, die Dame ist gemorpht. Jetzt sieht sie anders aus. Du meinst, ich kann bei Beiträgen Quellen gesondert angeben und bei anderen einen Faktencheck machen. Was? Genau, da meinte sie irgendwie, dass man, wenn man bei Twitter oder so einen Beitrag hat, dass man da drunter dann quasi seine eigenen Quellen posten kann, was ja jetzt überhaupt nicht geht. Ich kann ja nicht unter jedem, teilweise kann ich nicht mehr antworten, was ja so ein Feature ist, was ihr ja auch die ganze Zeit haben wolltet. Eben. Dass man sagen kann, nur noch antworten, wenn ich die Leute erwähnt habe oder so, was ja angeblich auch alles besser machen soll. Ich habe das noch nie benutzt, weil ich glaube einmal mit Spaß oder so, mit so Witzen von wegen, wenn dies, das und jenes so und so ist, dann schreibt es mir mal hier drunter oder so und dann schaltet man das aus. Ist, glaube ich, echt so ein Geschlechterding, was sowas machen Männer irgendwie nicht so ein Film. Ja, aber in Woken-Zirkeln begegnet dir das regelmäßig. Ja, der Lobo macht das schon. Stimmt, der hat gesagt, Hengam ist Menschenrecht. Ja, keine Ahnung. Also hier der Herr Pietenmeier oder wie er heißt, der dieses Free Black Twitter aufgemacht hat, bei dem ist das immer so eigentlich, der hat das standardmäßig so, vielleicht, ja, keine Ahnung, damit nicht irgendwelche Leute da reingrätschen oder so, sondern sich nur Leute da unterhalten, die er sich vorher ausgesucht hat oder so. Also das ist zumindest einer, den ich kenne, der das macht und ja, wo es mich jetzt auch noch nicht gestört hat. Er folgt mir ja, von daher kann ich da bei ihm kommentieren. Ja, ich meine, dass das teilweise ein bisschen Quatsch ist, was die Leute irgendwie bei Twitter schreiben, das ist wohl wahr, ne? Aber ich meine, das ist halt dann die Plattform, dann soll man da halt nicht sein oder so. Aber das ist jetzt hier eine Forderung von denen, dass sie das überall so haben wollen. Und dann auch wieder da, na ja klar, dann gehe ich halt morgen los und wie ich ja eben schon meinte, dann poste ich den Artikel von der Judith da überall drunter und dann erwarte ich, dass dann auch prominent dann angezeigt wird, ne? Als Faktencheck unter dem Quatsch, den die Das ZDF habe da ich gelöscht, irgendwie das ist doch behauptet hat klar. oder so, ne? Ne, Da will das ich dann hast meine du gelöscht. gesellschaftliche Kontrolle dann ausüben. Ach, nur in der Art, wie ihr euch das vorstellt, wie es in eurem Kopf drin ist. Ja, ach so, ja, dann habe ich nichts gewollt. Und Faktencheck, eine Forderung, die ich gerne. Ja, ich wollte nicht weiter abspringen, ich wollte nochmal zum nächsten springen. Ja, was denn? Der Faktencheck. IFA-Faktencheck. Gemeinsame Verantwortung. Ja, das ist fast sowas wie Solidarität. Soziale Netzwerke als Teil des öffentlichen Raums sollen durch Zivilgesellschaft kontrolliert werden. Das ist ja nicht wirklich der öffentliche Raum. So. Zivilgesellschaft, sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die es immer sagt. Zivilgesellschaft. Es sind aber viele Ecken, wo man sich verstecken kann. Kleine Netzwerke mit offenen und transparenten Standards müssen durch öffentliche Mittel gestärkt werden. Öffentliche Ja, Mittel. das wäre gut, weil Freiwilligesicht. die sind nämlich gezwungen, irgendwie gar nichts mehr zu löschen oder so, ne? Die müssen ja irgendwie alle Regeln beachten. Ja, aber die Regeln haben wir Ja. eben schon gehört. Die Regeln sind ja, wir müssen alle Ja, blocken gut. und Regeln kann so man ändern, das ist natürlich richtig. eine Das Gruppe. dauert ja noch ein bisschen. Ja, da haben sie ja, glaube ich, noch irgendwie so ein Panel. Da habe ich noch ein bisschen reingehört. Aber es ist natürlich Selbstbeweihräucherung und so ein bisschen sich darüber beschweren, dass ja dieses Ding, was jetzt bei der EU da planen, diesen Digital Service Act oder wie sich das nennt, da ist natürlich das Familienministerium jetzt ganz geknickt, dass sie da nicht die Hauptverantwortung haben, wie das dann weiterläuft und so. Die, ja, ist nicht Richtlinienkompetenz, sondern irgendwie so ähnlich. Die Ja. Federführung, genau. Wir haben ja nicht die Federführung bekommen und deswegen können wir da nichts tun. Ja. Kann man ihnen leider nicht anvertrauen, Frau Ein Giffey. großer Spaß auf jeden Fall. Krasses Ding auf jeden Fall, ja. Phoenix. Ja, öffentlich-rechtliche Gebührengelder lohnen sich. Was Naja, soll die man haben das sagen? nicht Also, veranstaltet. Die haben das nicht veranstaltet. Die haben das nur übertragen. Veranstaltet wurde das vom Familienministerium. Ja, da war auch schon eine Ah. komische Runde auch vom Familienministerium da, so viel ich Ja, dann mitbekommen sind sie habe. ja nur ihrem Auftrag nachgekommen. Dann doch nichts gegen Phoenix. Ja. Wie eine kleine Schweizer Firma gegen die Marktmacht von Apple ankämpft. Hier geht es um Proton-Mail. Ich weiß ja nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das ist ein Anbieter aus der Schweiz, der einerseits kostenlose E-Mail-Konten anbietet, Wert auf Verschlüsselung legt und die Infrastruktur so aufgebaut hat, dass nur ein Minimum an Daten überhaupt erhoben wird, was die abrufen können, dass es so im Zweifelsfall auch nicht unbedingt anderen Leuten zur Verfügung gestellt werden kann, sei es durch einen Hack, einen Datenleak oder eine Regierungsanfrage. Das ist quasi die Philosophie hinter der Firmengründung gewesen, ist infolge der ganzen Snowden-Angelegenheit passiert. Natürlich gibt es auch noch eine Geschäftsabsicht, die dahinter liegt, und zwar gibt es auch noch ein Pro-Konto-Modell, was man halt bei den über die Webseite käuflich erwerben kann für ein paar Euro im Jahr oder im Monat, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist da der Knackpunkt, dass sie natürlich auch eine Apple iOS-App haben und diese im Apple App Store seit Jahren immer frei verfügbar gewesen ist, bis Apple gesagt hat, Moment mal, ihr habt ein kommerzielles Produkt und das kommerzielle Produkt sollt ihr bitte auch über unseren App Store vertreiben, nicht nur über eure Webseite, weil wir bekommen so keine Provision von euch. Und 30% der In-App-Käufe, wie es so schön heißt, hat Apple dafür sich beansprucht. Und ja, aufgrund des Marktdruckes, den Apple da auf Proton Mail ausüben konnte, haben die ihre App dahingehend angepasst, dass man es in App kaufen konnte. Und ja, das hat im Endeffekt dazu geführt, dass die aufgrund ihrer schlanken Kostenstruktur halt die Preise erhöhen mussten für die Endkunden. Zwischenzeitlich ist Apple, das zeigt im Endeffekt die Geschäftspraktiken, die Apple an seinen Kunden und seinen Geschäftspartnern im Endeffekt umsetzt. Zwischenzeitlich hat es eine Entwicklung gegeben, dass Apple und Google im Rahmen von einer anderen Klage in Amerika, die läuft, in der Discovery-Phase bestimmte Dokumente offenlegen mussten. Und da ist im Endeffekt herausgekommen, dass Apple und Google, die ja ein ähnliches Modell mit ihren App-Stores, mit ihren Betriebssystemen auf ihren Telefonen fahren, sich ein bisschen abgesprochen haben, mehr abgesprochen haben, als es halt unter Kartellgesichtspunkten erlaubt gewesen ist. Und daher sind sie gezwungen gewesen, die Preise zu reduzieren. Die haben sich im Endeffekt abgesprochen, wir nehmen ungefähr den gleichen Prozentsatz, ungefähr 30%, dann können wir nämlich sagen, wir nehmen den marktüblichen Preis. Und wir haben uns nicht abgesprochen, sondern wir nehmen einfach nur den marktüblichen Preis. Und das ist halt schlitzohrig, aber diese Absprachen sind gang und gäbe und die sind halt doof genug gewesen, da halt eine Dokumentenspur liegen zu lassen. Und dementsprechend mussten sie für gewisse Kunden auch 25% beziehungsweise 15% für kleinere Firmen das reduzieren und mussten diese Klausel, mit denen die Proton-Mail quasi geknechtet haben, diese In-App-Käufe zu ermöglichen, aus ihren Verträgen rausnehmen. So, das heißt, Proton-Mail könnte jetzt theoretisch sagen, okay, wir schalten die In-App-Käufe wieder ab und könnten theoretisch auch den Preis wieder reduzieren für unsere Kunden und bieten das nur noch über unsere Webseite ab. Aber gut, ich meine, die sagen natürlich auch, okay, was ist, wenn die ihre Regel wieder ändern oder einfach eigenmächtig handeln und uns aus dem App Store rausschmeißen? Das können wir uns nicht verlangen, weil Apple halt immer noch diese Marktdominanzstellung hat. Und wenn Google das verlangen würde, dann wäre das bei Google genauso. Und die sprechen sich auch im Hintergrund ab, wie man gerade schon gehört hat. Finde ich einfach nur einen interessanten Einblick, wie diese ganze Landschaft mit den ganzen Apps überhaupt funktioniert. Und ich habe auch noch eine andere Sache gelesen, zumindest in Amerika, dass die App-Plattform, heißt auch Google und Apple, an die Telekommunikationsunternehmen, also Telekom beispielsweise oder in anderen Ländern, Vodafone oder andere Unternehmen, auch nochmal einen gewissen Prozentsatz der App-Store-Umsätze abgeben. Ja, also im Sinne von, die nehmen von den Unternehmen 30%. Und davon geben sie nochmal mehr als die Hälfte ab an die Telekom oder Vodafone, damit die keine anderen eigenen App-Stores auf den Telefonen platzieren. Ja. So wird Geld nett. Verdient dort. Das ist schon ziemlich krass. Und aus meiner Entwicklersicht es ist so, dass dieses iOS-Betriebssystem auf jeden Fall. Also Google hat ja eigentlich schon so ein Ding gebaut, dass man normale Webseiten da einfach installieren kann, so wie als wären die Apps und auch auf ganz viele von den Features von dem Telefon drauf zugreifen kann, zum Beispiel diese ganze Orientierung von dem Ding, Geolokalisierung, Kamera, das ganze Programm eigentlich. Und beim iOS ist alles nur rudimentär eingeschaltet und einfach nur, damit die Leute weiterhin diesen App Store von denen verwenden müssen, weil sie daran halt, ja, ihr Geld da ordentlich Geld nochmal zusätzlich verdienen zu dem Gerät, was sowieso schon teuer ist. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, wo man sich wünschen würde, dass das Apple ein bisschen kleiner wird im Markt, damit sie da gezwungen sind, sich vielleicht auch mal dran anzupassen. Das wäre auf jeden Fall schöner. Könnte man mehr mitmachen mit dem Gerät und müsste nicht da so drin kleben, weil soweit ich weiß, hat auch Proton Mail diese JavaScript-Implementierung von dem Verschlüsselungsstandard hier, dem offenen Pretty Good Privacy, gemacht. Mhm. Und was eigentlich auch bedeuten würde, dass es normalerweise halt als Web-Applikation auch funktionieren müsste. Und dass man generell auch seine Web-Applikationen gut verschlüsseln kann mit diesem Standard, den sie da gebaut haben. Ja, die wollen es so offen wie möglich machen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Wie die das wirklich technisch umsetzen, das kannst du vielleicht besser einschätzen, aber die wirken halt relativ authentisch in den Absichten und das, was sie halt an Geld verlangen, ist auch nicht so viel Geld. dass man da Abzocke vermuten kann. Da gibt es viele andere Internet-Services, die viel mehr Geld kosten, wenn als halt eine Proton-Mail-Adresse. Wenn halt iOS die Sachen nicht so drosseln würde, diese Web-Apps, dann wäre das halt gar nicht nötig, dass sie da überhaupt in diesen App-Store reinkommen. So ist das ja ein geschlossenes Ökosystem, wo sie dann halt sagen, okay, wenn du jetzt hier richtig funktionieren willst mit allen Features, dann musst du halt in meinen App-Store rein. Also es gibt natürlich diese Möglichkeit mit diesen Organisations-Apps oder wie sich das nennt, dass du quasi deinen eigenen App-Store in deiner Firma irgendwie baust oder so. Was wird bei meiner Firma auch verwendet, wo man dann halt irgendwelche wichtigen Apps halt machen kann, die dann nur über eine Webseite installierbar sind mit so einem Zertifikat da drauf und so. Ich weiß aber nicht, wie, also ich habe das noch nie gesehen, dass man irgendwo irgendwelche Sachen sich einfach so ein E-Mail-Programm oder so als so ein Ding dann irgendwie runterladen kann. Ich glaube, da haben die dann auch wieder andere Beschränkungen dafür. Das ist dann wohl bestimmt irgendwie auch geregelt, dass man das dann wirklich nur mit seinen eigenen Entwicklungen dann irgendwie tun kann. Und das kostet, glaube ich, ja, ja. Also wenn ihr eine kostenlose, gut verschlüsselbare Schweizer E-Mail-Adresse haben wollt, könnt ihr euch Proton Mail mal angucken. Da habe ich bis jetzt persönlich noch nicht so viele Probleme mit gehabt. Aber ja, Excel wandelt Genbezeichnungen in Datumsangaben um. Problem größer als gedacht. Laut einer Analyse wurden zuletzt 30% aller Excel-Anhänge von wissenschaftlichen Arbeiten mit Bezug zu Genetik von der Tabellenkalkulation verfälscht. Ja, das ist natürlich wunderbar. Haben wir mal wieder einen kleinen Wissenschaftsskandal, der ungefähr auf Höhe der ganzen P-Wert-Angelegenheit in den Psycho- und Sozialwissenschaften ist. Das ganze Problem war im Endeffekt, es gibt halt gewisse Namen von Genen, ne, zum Beispiel das Gen MARCH1, ja, Membrane Associated Ring CH Type Finger 1, wurde halt von Excel als 1. März uminterpretiert und war dann halt in der Tabelle als 1. März drin. Und dementsprechend für alle anderen weiter Benutzbarkeiten nicht mehr verfügbar. Und alle Referenzen sind kaputt und es hat andere Formeln, wo das eingefügt werden sollte, als Text auch kaputt gemacht. Und Septin 1 ist ein anderes Beispiel, das wurde halt als 1. September, ne, umgeswitcht. Und es ist jetzt nicht so, dass es Forschungsergebnisse primär verfälscht, kaputt gemacht hat, beziehungsweise das kann man auch nicht nachvollziehen. Man geht davon aus, dass der Schaden nicht so richtig groß ist, weil wenn man diese Daten aus einem Paper entnimmt und für seine eigenen Experimente benutzt, dann sollte man ja irgendwie merken, dass irgendwas nicht läuft, weil es nicht replizierbar ist. Aber genau das kann beispielsweise dazu geführt haben, dass sehr viele Papers, die an sich Hand und Fuß hatten, durchgefallen sind, weil sie auf einmal nicht replizierbar waren. Wo die Wissenschaftler dann vielleicht auch gesagt haben, okay, in diese Richtung sollten wir jetzt nicht mehr weiter forschen, weil es funktioniert ja nicht. Ach, du bist dann. Beziehungsweise es funktioniert bei uns, aber alle anderen können es irgendwie nicht nachmachen. Und das ist schon technische Hilfsmittel zu hören. Es ist halt eher so, es ist jetzt nicht, dass da irgendwelche Sachen auf den Markt gekommen sind, die total für Mutationen sorgen werden, oder ich spinnere jetzt einfach mal rum, sondern es ist halt eher so, dass da vielleicht wissenschaftliche Durchbrüche mit verhindert wurden. Einfach nur wegen so einer doofen automatischen Textumwandlung in Excel. Es hat da jetzt halt schon in der Branche und unter den Forschern hat sich das schon rumgesprochen und die haben halt sich auch schon irgendwelche Makros gebastelt, um das Ganze umzubenennen. Aber es hat jetzt quasi dafür zugesorgt, dass es halt sich eingebürgert hat, einfach die ganzen Sachen umzubenennen, dem einfach noch einen Buchstaben hinzuzufügen, dass es nicht automatisch umgewandelt wird von Excel. Und der Fehler besteht seit 5 Jahren. So. Ja, ich glaube, die Applaus, Microsoft, das hätte alles verhindert werden können, wenn die Wissenschaftler mal einen europäischen Computerführerschein gemacht hätten. Ja, die hätten mal eine Frau das Ganze überprüfen lassen, oder? Der wäre das sofort aufgefallen. Womöglich auch das, ja. Aber ja. Die können das einfach besser mit den Daten als Sexismus. Patriarchatisch. Dulde ich hier aber nicht in diesem Podcast. Containers, Containers, Containers, Containers, ganz viele Containers. Never ending story. Da, da, da, da, da, da. Price, wir hören dich noch nicht, falls du schon redest. Och, falscher Knopf. Ja, Verzeihung. Ja. Das, die das Thema lassen. Mit den Containern geht weiter. Im Endeffekt ist die ganze Containerknappheit hat jetzt im Endeffekt zu noch weiteren Sachen geführt, weiteren Häfen, die einfach provisorisch jetzt einfach mal dicht gemacht haben, weil Schiffe ihre Frachtrouten verändert haben. Frachtschiffe haben einfach gehen dazu über aus Zeitgründen, Container in Häfen einfach abladen zu lassen, ohne dass es halt wirklich logistisch alles durchdacht ist. Was halt zu dem Stranded und Lost Container Phänomen führt. Also entweder ein Container ist irgendwo gestrandet und er kann nicht weiter transportiert werden. Oder man weiß einfach nicht, wo der Container abgeladen wurde und der geht einfach im System verloren und wird vielleicht halt irgendwann wieder gefunden, aber ist halt für eine temporäre Zeit in den Systemen nicht verfügbar, weil die ganzen Frachtsysteme an den Häfen auch durch die logistischen Meisterleistungen, die da gerade getätigt werden müssen, auch überlastet sind, abstürzen, neu gestartet werden müssen, Datenverlust, alles absolutes Chaos in den Häfen, teilweise. Nicht in allen Häfen, aber in manchen Häfen. Und dann gibt es natürlich auch noch Unternehmen, die bankrott gehen und normalerweise wäre es so, dass die Versicherungen einfach dafür sorgen, dass diese Container halt weiter von den Unternehmen bis zum nächsten Zielhafen, wo er sicher abgeladen werden kann und gebracht wird, wenn es nicht andere Verträge gibt, dass die Ware halt tatsächlich zugestellt werden muss. Aber da wird aus Zeitgründen passiert jetzt einfach auch häufig, dass halt auch dadurch einfach Container verloren gehen, weil die einfach sagen, okay, die Versicherung zahlt uns zwar, aber überprüft die Versicherung auch, ob wir das gemacht haben. Wir lassen den Container jetzt einfach mal hier im Hafen und fahren den nicht weiter. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das alles zu sehr vielen Problemen führt und die Lieferketten freuen sich drüber. Aber wie gesagt, diese ganzen Sachen mit den Stranded und Lost Containern, einerseits aus Bankrottgründen, dann aus Zeitgründen, aus Vorhaltgründen von den Crews. Das ist hoch unüblich, dass sowas passiert. So, also, und es ist jetzt auch nicht so, dass es in hunderttausendfachen Containernmaßstab vorkommt, aber im tausendfachen Containermaßstab kommt es schon vor. So, und das ist schon krass. Ja. Allerdings, bis Anfang nächsten Jahres soll das noch dauern, sowas, ne? Wenn es gut geht, sagen wir mal. Ja, bis Ende 2022. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, die ganzen Sachen, jetzt läuft das Geschäft für Weihnachten. Ja, was jetzt halt, was Weihnachten in den Regalen sein muss, muss jetzt auf den Weltmeeren rübergeschippert werden. Weil es einfach logistisch so lange dauert, bis ne, von Container im Hafen in China, bei uns im Hafen, Weiterverteilung, die Logistiklager. Ne, das dauert ein paar Monate. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, 31.8. ist die Deadline, wo die Schiffe in China losfahren müssen, weil sonst ist es nicht mehr rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft in Deutschland da. Deswegen ist das Chaos ja auch so toll. Ja, Deutschland, Freunde, die Schipperei. Ja, nach Kanada mal geguckt. Der Trudeau hat Neuwahlen ausgerufen für September auch. Mars, ich glaube, noch nicht. auf jeden Fall hat da jetzt auch die Repräsentantin der britischen Königin zugestimmt und dementsprechend kann das jetzt auch dann ablaufen. Der Trudeau ist wohl in der Minderheitenregierung und braucht für das, was er mit Corona oder bezüglich Corona vorhat, braucht da wohl mehr Rückendeckung. Und dann werden wir über der nächsten Wahl besser abschneiden. Sekunde ja. Mal. Mars, ja. Ich glaube, du musst dich muten. Mars! Ich bin gemutet. Aber deine Ohren. Ja, keine Ahnung, ist egal, jetzt ist er leise. Ja, das aus Kanada, nichts Besonderes im Prinzip. Ich dachte mir, das ist auch ein bisschen spektakulärer ja, vorgestellt. Ja, es ist komplett an mir vorbeigegangen eigentlich. Ja, es ist so an einem vorbeigegangen, ne? Also. Irgendwie, ja. Also, ich meine, was Sie hier schreiben, ist, dass er einiges an Skandalen gehabt hat, der Trudeau. Das ist sicherlich richtig. Aber jetzt nicht eben bezüglich der Neuwahl. Das hat er damit ja, dann ein die Neuwahl. Hätte, den hätten wir ja mitgekriegt, so wahrscheinlich. Ja, die ne? Neuwahl, die schieben Sie hier auf. Weil er Corona so wunderbar gemanagt hat, versprechen sie sich jetzt irgendwie von der Neuwahl, dass sie wieder die Mehrheit kriegen für ihre Ja, möglicherweise. Und dann kann er machen, was er will mit seiner Pandemie oder so. Ja, glaube ich noch nicht dran, aber gut. Wir werden es sehen. Aber ist nicht so spektakulär. Es war ja eine Minderheitenregierungskonstellation in Kanada. Das ist nicht unüblich in Kanada, hält aber in der Regel nur ein halbes bis ein Jahr. Und diesmal hat es halt ein bisschen länger gedauert, aber es war eigentlich allen Leuten klar, dass es da nochmal Neuwahlen geben würde, weil es da kein... Weil, so, aber das ist also nicht ist unüblich in Kanada. Das passiert schon mal bei denen. Okay, ich meine, die Minderheitenregierung haben wir auch, aber die hält dann meistens ein bisschen oder so. Twitter Frog. Okay. Also wenn es jemand anders als der Trudeau sein sollte, würde es mich sehr überraschen. Ja, kommen wir zu Kirgisistan-Nachrichten. Kirgisistan ist immer noch am Start und Kirgisistan hat diplomatisch einige Skills am Start. Das wisst ihr doch, Leute, nicht wahr? Ja, in Afghanistan sind ja alle Leute am Versuchen, diplomatisch irgendwie ihre Leute rauszubekommen, weil ja keiner gewusst hatte, dass da an sich im Mai schon alle abziehen sollten und das sich nur ein paar Monate verzögert hat. Aber ja. Und hier, die spanische Regierung hat keine Botschaftsangehörigen mehr, die halt für spanische Staatsbürger irgendwie Service anbieten können. Und einige spanische Leute haben halt übers Internet danach Hilfe, als spanische Staatsbürger, Journalisten, NGO-Leute haben halt übers Internet halt dann quasi nach Hilfe und nach Hinweisen gesucht und haben halt keine gefunden. Stand halt vor der Situation, der sehr viele Staatsbürger, die nicht amerikanischen Ursprungs sind, da stehen, dass die Amerikaner einfach sagen, wir sind nicht für euch zuständig, ihr müsst euch anderweitig Hilfe suchen, aber es ist keiner irgendwie zu finden da vor Ort. Zumindest in den letzten Tagen. Wie die Situation heute ist, weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht hat sich das Ganze ja ein bisschen beruhigt. Ich rechne nicht damit. Aber hier hat sich ein tapferer kirgisistanischer Meme-Krieger namens Radamet Albasat oder Panamach 2 dafür eingesetzt, dass ja, die Taliban ein bisschen Mitleid haben mit den spanischen Staatsbürgern und hat im Endeffekt denen geschrieben, Moment, was war das nochmal? Blub, blub, blub, blub. Hallo Bruder, also auf Arabisch auch geschrieben, an einen Taliban-Kämpfer, der halt auf Twitter aktiv und ein starkes Social-Media-Profil hat. Hallo Bruder, bitte, please don't hurt the Spanish people at the embassy. We were forces in your country by America. Also wir wurden von Amerika in euer Land reinbuxiert. We don't like them either. Wir mögen die auch nicht. Und da hat es auch eine Nachricht gegeben und der hat auch zurückgeschrieben, so nach dem Motto, so ja, wir sind alle Menschen, we all respect each other, we don't say anything to any foreign troops. Und vor Ort ist es dann wohl tatsächlich so gewesen, dass die halt auch von den Taliban durchgelassen wurden und aufs Flugfeld später konnten. Und ja, das ist halt ein kleiner Sieg für Kirgisistan. Ja, wir, als Nation besteht es ja nicht mehr, aber... Der Angriff 2001 galt Amerika und die sind dann auch einmarschiert und so weiter, klar. Das gilt das eher denen. Ne? Mein Kirgisistan, Afghanistan, die Stans, die halten zusammen. Ja, und ja, bei allem Witz und Ironie ist das Ganze natürlich tragisch, dass die erstens, dass die Taliban halt so offen auf Twitter kommunizieren und dass halt einfach irgendein Meme-Account mit denen kommuniziert und tatsächlich vor Ort wirklich was umsetzt. Ja, es ist halt wirklich Clown World mal wieder. Also wirklich tragisch finde ich nur. Wir dürfen Politiker nicht vergessen, wir leben in der Clown-Welt. Das muss ich wirklich sagen. Trotz Corona und der ganzen Sache habe ich echt vergessen, dass wir in der Clown-Welt leben. Ne? Erinnert ihr euch, wir leben in der Clown-Welt. Ne? Ja, es ist nur irgendwie nicht so lustig. Oder wie? Oh. Bayram? Ja, habe ich noch was aufgetrieben. Das hat jemand bei Twitter verteilt. Ja. Das ist irgendwie so Propaganda für die Kenan Bayram. Das ist ja eine Abgeordnete von den Grünen, die ja unter anderem dafür bekannt ist, in irgendwelchen Streits zwischen Rappern und organisierten Verbrechen irgendwie zu vermitteln. Weil sie da ja scheinbar Kontakte hat und ja, das ist jetzt hier Berlin und Frau Bayram mit Gerechtigkeit Waagschale mit einem Schwert. Was steht auf dem Schwert drauf? Ich kann es kaum lesen, was so klein ist. Justitius entwaffnet die Finanzmärkte. Genau, da haben wir da hinten die Immobilienagentur nimmer satt. Ja. Mit so ein paar ganz bösen Paragraphenreitern. Die Stadt gehört allen. Keine Rendite mit der Miete, steht da. Alle dürfen bleiben, steht unten auf den Piraten drauf. Löhne rauf und Mieten runter. Kein Mensch ist illegal, hat die Lilane da im Buch stehen. Die sieht besonders bedrohlich aus, finde ich. Das ist gut. Tisch und Co. Hier vorne Kybra Gümüşay mit einem Plakat in der Hand. Und einer mit einer Faust, der sagt, legalized. Ich glaube, damit ist die Faust gemeint. Der sieht aus, als würde er sich gerade selbst eins in die Fresse hauen. Halt klappt. Okay, Selbstverstümmelung legalisieren mit den Grünen, oder wie? Cannabis Bayern. Oh, Gerechtigkeit ist ja, der und Fahrrad, hä? Jawohl, was? Wer denn? Könnte Herr Ströbele sein. Ich glaube, von dem hat sie Dame ihren das, ja. Ich meine, Kisch und Co. Ne, ist ja die diese Buchhandlung, glaube ich. Ja, auch eine ne, von diesen ganzen Kiez-Sachen. Ja, das ist lustig. Das Grundgesetz fliegt durch die Luft. Wundervoll. Unteilbar. Das ist nicht ein bisschen respektlos dem Grundgesetz gegenüber. Die Stadt gehört allen. Bisim. Was auch immer Bisim heißt. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht habe ich jetzt was voll Böses gesagt. Mit Schaf. Ja, mit Schaf. Mit ohne Schaf. Mit Schaf. Die Stadt gehört uns alle, allen und alle Kitas bleiben und wir bleiben alle zur Bundestagswahl und so weiter. Kunstplakat dargestellt, wofür ich stehe. Für MieterInnenrechte gegen A100. Das ist, glaube ich, eine Autobahn. Ja, wenn die Leute solche, wenn Deutschland aus solchen Leuten bestehen würde, dann würden die auch alle die Baerbock wählen, glaube ich. Ich glaube, das ist diese. Berliner Verhältnis in ganz Deutschland wäre krass. Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall so eine Autobahn, von der mir immer einer erzählt, den ich kenne, der da im Ostteil der Stadt wohnt und meint, dass da halt eben ganz schwierig ist, da ins Zentrum zu kommen. Und diese Autobahn, die sie da haben, die soll wohl quasi dann da so rumführen, damit man. Seit Jahrzehnten ist das ein Streitthema. Alle Autos raus aus der Innenstadt, aber wie soll man dann in die Innenstadt kommen? Und ja, die Autobahn quer durch die Stadt ist notwendig, hatte Berlin auch nie. Was wenn man mal drüber nachdenkt, als Millionenstadt. Du kannst den 127er Bus nehmen und dann bist du auch in der Innenstadt. Wie divers sind denn hier die Leute? Allein ist ein Dunkler. Okay. Eine Frau mit Kopftuch. Das ist halt schwierig. Ich meine, guck mal, wie lange das beim Flughafen gedauert hat. Ne? Ich meine, die Autobahn war verhältnismäßig schnell gebaut. Der Typ sieht so aschfahl aus. Der hatte gerade einen Anfall, irgendwie Herzanfall oder irgend sowas. Das ist ja einer von der AfD oder so. Schlecht. Sieht nicht mehr gut aus. Da hinten ist Hänger. Curio oder was? Genau. Pulli mit dem blauen Haar. Ja, Curio ist das. Von der AfD. Er kotzt den Malcolm Mohanwil. Und Petra Pau. Ja. Und den Piraten. Ja, so viel zu dem Thema. Das ist auch keine Rundgabe dabei. Jetzt kriegen wir daher Probleme mit diesem Ding da, von wegen für Kinder vorgesehen oder so. Ja. Du meinst, grüne Wahlpropaganda ist eigentlich nur für Kinder wirklich gefährlich. Ja, es gibt doch diesen Act da von den Amerikanern, wo wir uns dran halten müssen. Den Sister Act. Ja, genau. Ja, das waren die Weltraumaffen. Lasst euch kein Lastenfahrrad andrehen, geht in den Wald und Im Wald ist wunderschön. Genau. Bis nächste Woche. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Also mit dem E-Antrieb sind Lastenfahrrad super. Ich weiß nicht. Die Dinger werden ordentliche Unfälle verursachen. Zweitaktmotor. Was? Also. Ja, wenn Fahrrad mit Zweitaktmotor. Hab ich auch mal gehabt. Ja, ich, ja. Ich musste damals noch eine Fahrerlaubnis zur Führung eines Fahrrads mit Hilfsmotor erwerben. Das ist heute auch irgendwie. Mit erwerben. Nee, was noch nicht getan. Du musst noch fahren, ne? Nee, das ist umgekehrt gewesen. Die haben das erst eingeführt, dass man dafür eine Fahrerlaubnis braucht. Da gab es ich weiß noch, ich bin extra von Hessen nach Rheinland-Pfalz gefahren für die Mofa-Prüfung, weil da musstest du nur eine Prüfung machen. In Hessen musstest du schon Fahrstunden. Ja, vorher gab es dann eine Klasse 4 und so, da brauchst du ja, glaube ich, gar nicht unbedingt was für. Ich weiß das ist so frech. Warum habe ich damals so viel Geld dafür ausgeben müssen? Oder ja. Ich das Mofa das ist heute kann. Immer noch so. Aber die fahren doch alle so damit. Erzähl mir doch nicht, dass die alle einen Führerschein machen. Das ist aber heute immer noch so. Aber doch nicht für ihr. Doch, ich habe nie gehört, ich habe mir ein E-Bike gekauft, ich habe da jetzt mal irgendwie, oder ich habe meinem Kind ein E-Bike gekauft, das macht jetzt einen Führerschein. Du E-Bike weiß E-Bike? Ich nicht. Aber das ist doch ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Ja. Nee, eigentlich diese Zweitakt-Dinger. Das sind ja, E-Bikes. Toll, die zählen, oder weil die Benzin verbrauchen. Aber. Wahrscheinlich. Ja. Soll die knattern. Ich weiß ja nicht, was sie für eine Höchstgeschwindigkeit haben. Ich glaube, die 25. Ohne knattern nimmt man das nicht ernst. E-Bikes sind schneller. Okay, ja, das wäre dann lustig. Aber für die Mopeds braucht man immer noch einen Führerschein. Ne? Ja gut, für die 50er, da sehe ich das auch langsam ein. Aber für einen Mofa, ich weiß noch. Geschwindigkeit ist nicht alles, außer beim Führerschein. Das ich bin von einem Ford Capri damals umgenietet worden. Das war das Ende meines Mofas. Jetzt sind wir vom Tschüss sagen auf Rummeckern über wo war es gekommen? Ja, macht's gut, Leute. Lasst euch du bist längst abgeschaltet. Tschüss. Lasst euch das sehen.